Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Herrn Zeitweise. Guten Tag und ups. Jetzt schreit er hier so, Leute, hat die ganze Zeit hier eingestellt und dann fängt er plötzlich das Schreien an. Guten Tag und mit Martin Pittenauer ja, an den Reglern. Ja, an den Nachreglern sozusagen. Der Martin Pittenauer muss auch noch sein Handy ausmachen, sonst klingelt das die ganze Zeit. Ja, das ist das Errata von der jetzigen Sendung, Handy aus. Ja, Handy aus. Und das Errata von der letzten Sendung ist ja auch durchaus erwähnenswert. Nämlich, wir haben irgendwie über Kickstarter geredet. Und haben uns irgendwie so Gedanken gemacht über deutsche Kickstarter-Projekte. Wenn du mal kurz mit der Lupe da nicht mehr spielst. Okay, ja. Haben dann irgendwie gemeint, wir hätten ja diese Wormworld-Saga empfohlen und die hätten irgendwas Deutsches benutzt, weil es sind ja Deutsche und deswegen müssen sie was Deutsches benutzen. So dachte ich zumindest. Aber nein, die haben auch Kickstarter benutzt. Das war auch Kickstarter, okay. Mhm. Ja, ich habe noch mal ein bisschen kurz geguckt, aber nicht wirklich recherchiert. Vielleicht machen wir das irgendwann demnächst mal so Start Next und so Zeug. Also es gibt ja die deutschen Plattformen. Ich habe heute versucht, mich auf Start Next anzumelden. Das hat nicht, also ich habe noch keine E-Mail bekommen. Wolltest du was starten? Es ist ein Brettspiel eingestellt worden und es hat bislang noch null Unterstützer. Ach, du wolltest dich als Klient melden. Da ich will, dass solche Plattformen endlich benutzt werden, wollte ich den backen und habe aber noch keine E-Mail bekommen. Was natürlich erklärt, warum man noch keine Unterstützer hat. Ja, das denke ich mir auch fast. Und beim Hilfeformular steht auch, wenn du keine E-Mail bekommst, bitte melde dich doch nochmal. Es gab auch irgendein Flipper-Museum auf Startnext. Das ist aber auch noch in der... Also bei Startnext haben sie auch so eine Aufwärmphase, wo man nur Fan sein darf und noch nicht backen, was total gaga ist, finde ich. Ah, aber das könnte auch sein. Ja. Also du kannst dich einloggen, aber du kannst es nicht backen, weil du kannst erst nur fanen. Ah, das führt dann dazu, dass man es fannt und vergisst. Genau. Das ist eine ganz tolle Idee. Sehr schön. Aber ich denke, wenn wir das wirklich mal so genauer angucken wollen, dann sollten wir die Seiten mal wirklich ausprobieren und dann fundiert. Ja, wenn ich die E-Mail bekomme. Genau. Aber wir sind ja nicht fundiert und deswegen haben wir letztes Mal eben gesagt, das wäre nicht Kickstarter, obwohl es Kickstarter war. So viel zu diesem Thema. Ja, und die SD-Karte hat sich so drüber geärgert. Ja, die SD-Karte hat dann endgültig gesagt, so hier, ich habe das lang genug mitgemacht, dieses Trauerspiel, ich gehe jetzt gar nicht mehr. Web, unfundierte Informationen, ja. Self-Destruct. Man kann halt nur so viel unfundierten Blödsinn auf eine SD-Karte draufsprechen, bevor sie dann endgültig den Geist aufgibt. Das war auch irgendwie nicht mehr zu retten mit DD Rescue und Fotorec und wie sie alle heißen. Das war wirklich so kaputt, dass du immer, wenn du eine bestimmte Stelle gelesen hast an der SD-Karte, entweder sie sich angemountet hat, oder einfach das ganze System hing. Auch mit mehreren Betriebssystemen ausprobiert mittlerweile und mehrere Leser, unterschiedliche eingebaute und den externen und den Rekorder. Und ich dachte, der eingebaute war ja schon lange kaputt auch, oder? Ja, ich habe den eingebauten von der Lisa hergenommen zum Testen. Also immerhin. Was ich auch peinlich finde, dass dein iMac einen kaputten, also dass der SD-Kartenleser bei dem iMac kaputt geht. Das geht als erstes kaputt. Also die gehen bei mir sofort kaputt immer. Echt? Ja, immerhin hat es dazu geführt, dass ich überhaupt erst erfahren habe, dass die Geräte jetzt alle SD-Karten-Slots haben. Ja, das war sehr schön. Ich so, Marcel, kannst du mal die SD-Karte, weil ich habe doch keinen Slot. Doch, das ist an der Seite, das ist der SD-Karten-Slot. Ja, dachte, es wäre die PCMCIA-Schnittstelle. Ja, wir haben dann irgendwie einen qualitativ nicht ganz so, ihr habt es ja gehört, wenn ihr es gehört habt, war ein Stream mit Stütt, den ich dann noch so ein bisschen aufgehübscht habe, zumindest versucht, aber Mai passiert. Wenigstens war es nicht weg, ist ja auch schon was. Ja, wir haben ja Redundanz. Also wenn wir es alleine gemacht hätten, bei unserer Sendung wäre einfach weg gewesen. Ja. Wenn nicht gestreamt. Es war auch die gleiche SD-Karte, wie ihr benutzt habt. Ja. Glück gehabt. Ja. So eine Sendung. Also ich habe hier da immer irgendwie so, den muss man da eigentlich auch was tun? Wie? Also Stopp drücken und dann, also ich habe das Ding ausgemacht, bevor ich es rausgezogen habe, damit irgendwie... Ja, das schreit sich. War das auch so die empfohlene Vorgehensweise? Also ich habe es nicht kaputt gemacht. Ich finde es ganz gut, wenn es so seltene Sendungen gibt, die so Sammlerstück-Sendungen. So, die nur live sind quasi. Der Brummschleifen-Effekt. Ja, na, das ist, wenn du das so als System machst, dann... Dann ist es wieder uncool. Dann nicht uncool, aber... Du willst quasi so eine Pre-Show oder eine Post-Show. Ja, die eine Sendung, die nur drei Leute gehört haben. Verstehe. Und irgendwer auf Walze aufgezeichnet hat oder so. Auf Wachswalze. Auf Wachswalze, so wie Bismarck. Mhm. War das Bismarck? Ja, das war Bismarck, ja, auf der Wachswalze. Ja, jetzt haben sie ja das älteste Katzenvideo ausgegraben. Ah, wie hieß das damals? 1800 noch was, wo zwei Katzen boxen. Cool. Zwei Katzenboxen. Katzenboxen. Ja, Cat in a Box. In einem Boxring mit Boxhandschuhen. Okay, das will ich sehen. Okay, Google Plus. Das habe ich über Google Plus. Also, das ist doch für was gut. Ist doch für was gut, ja. Katzenbox-Video. Okay. Social Network. Ja, aber jetzt starten wir mal in die Materie. Genau. Es gibt viel Neues und viel davon. Was war diese Woche Thema? Ja. Das hast du so angesetzt. Okay. Dir fällt nichts ein. Ich würde mal den neuen Apple TV vorschlagen. Das war ja, ganz genau. Klar das Highlight dieser Woche. Das Highlight? Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Ich habe ihn auch schon bestellt. Bin sehr froh. Apple TV, 1080p, selbe Box, selber Prozessor, selbes whatever. Und jetzt habt ihr mich, glaube ich, soweit. Ja? Ja, so in der Verbindung. Wegen der 1080p? Ja, weil ich, also ich war ja jetzt schon vor 2 Monaten ungefähr so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, an den Beamer ranhängen, das ist jetzt ein Anwendungsfall mit AirPlay, der cool ist für mich. Mhm. Und dann hast du gesagt, da kommt jetzt wahrscheinlich höhere Auflösung. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich auf jeden Fall. Okay. Aber ich glaube jetzt, ich finde nur, es sollte halt nicht Apple TV heißen, sondern Beam My Stuff on the Beamer. Airplay. Naja, was noch kam, war ein neues Interface auf dem Ding. Ein neues Interface im Sinne von das alte ein bisschen redesigned eigentlich. Also so farblich sieht schon anders aus. Farblich ist ein bisschen nervig, finde ich, weil der Homescreen mehr oder weniger so ein komisches, buntes Geböbbel hat unten, so wie, also die Dinger sehen so aus wie Apps jetzt, alles bis auf die Standards. Es sieht so ein bisschen aus wie eine schlimme Mischung aus Windows 8 und PlayStation Vita. Ja. Also schon ein bisschen tragisch. Ja. Aber man gewöhnt sich dran vermutlich. Ich glaube auch. Also ich habe mich nur so ein bisschen gespielt und an sich ist die Organisation, es geht ein bisschen schneller. Also die haben ein paar Anordnungen ein bisschen schicker gemacht. Und ansonsten, also es wirkt auch so, es ist flexibler jetzt irgendwie. Also du hast halt alles, was nicht die Standardelemente sind, in der ersten Reihe oben sind halt auch trotzdem so Böbbel. Und das können einfach mehr werden noch. Ja, das ist, glaube ich, auch so der wesentliche Punkt, den ich begrüße an dem Ding, ist, dass es jetzt so wirkt, als wäre es darauf vorbereitet, irgendwann mal auch Third-Party-Apps so zum Runterladen und App-Storig und so zu haben. Und ja, zumindest auch mal, wenn noch irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Dienstleister dazukommen, dass es nicht einfach nur ein Texteintrag in dieser Liste ist, sondern dass es eben so ein bisschen was Eigenes sein kann. Ja, nenn mich einen Träumer, aber vielleicht kann man ja auch mal Software schreiben für das Ding. Ja, aber ich wüsste noch nicht genau, welche ich da schreiben wollen würde. Also selber würde ich natürlich gerne mir was zusammenhacken, das irgendwie Medien abspielt, die jetzt nicht so nach iTunes konvertiert werden müssen vorher oder vielleicht über eine andere Stelle. Aber jenseits dessen... Doch, da kann man schon... Naja, also es gibt jetzt HD. Ansonsten ist das Ding mehr oder weniger das gleiche. Das Interface gibt es auch für die alten. Also wenn du HD sagst, wenn du so Full HD. Full HD, ja, 1080p, nicht mehr 720p. Mhm. Ja, wenigstens P auch immer und nicht I. Ja. Das wäre auch noch so ein groovy Sinn gewesen, wenn sie wirklich 1080i gemacht hätten anstatt P. Also das hätte so gar keinen Sinn dann gemacht. Genau. Das Interface gibt es auch für die alten. Also für die alten im Sinne von die iOS-igen, oder? Also Apple TV 2, so die schwarzen kleinen Kisten, die können auch. Ja, das mit den Nummern, das hilft ja auch nicht mehr mittlerweile. Dann heißt der neue wirklich 3 oder heißt er auch The New Apple TV? Der heißt einfach nur Apple TV. Ja, der hat ja, überhaupt keine Geschichte. Was das ich ist erst die Nummer 3. Mhm. Also so die dritte Generation auf jeden Fall. 20. Generation. Und neuer Prozessor? Weiß man nicht genau, es ist auf alle Fälle ein A5 drin. Ja, ob davor auch ein A5 war, ist, glaube ich, nicht so deutlich gesagt worden. Sie haben es jetzt wohl irgendwie extra gesagt, weil sie Single-Core reingeschrieben haben, warum auch immer. Also der Chat sagt, vorher war ein A4 drin. Okay, vorher war ein A4 drin, das heißt, wir sind jetzt auch ein bisschen schneller. Ja. I don't know, ich habe kein Geschwindigkeitsproblem. Also das Problem bei Apple TV ist eigentlich immer das Netzwerk, so ein bisschen. Ach, dann brauch ich's nicht kaufen. Nee, es ist... naja... Gut, wenn du dein Netzwerk nicht im Griff hast, dann hilft dir Apple TV auch wenig. Aber du kannst ja verkabeln vielleicht. Aber Netzwerk... Ja, super, dann habe ich voll die Vorteile, die ich eigentlich haben will durch das Teil. Ja, eben, wenn du dein Netzwerk nicht im Griff hast, hast du dein Netzwerk nicht im Griff. Da kann der Apple TV nichts dafür. Das sage ich ja gar nicht. Ja, über LTE würde das ja alles gehen. Dazu kommen wir später. Netzwerk ist allerdings ein guter Stichpunkt für die Cloud und so. Haben wir noch nichts gesagt, gell? Ja, ich wäre jetzt noch bei Apple TV in die Richtung auch noch weitergegangen. Das ist ja Apple TV. Also genau, also Movies sind jetzt auch in der Cloud. Das heißt, wenn man mal diesen Schritt macht und sich so Movies kauft, dann kann man die jetzt auch immer wieder mal runterladen, beziehungsweise vom Apple TV halt einfach immer gucken, was, weiß ich nicht, wie das beim Apple TV bei Kaufvideos vorher war, wahrscheinlich dann nicht so, oder? Hm. Weil man konnte ja auch kaufen oder nur Rent. Also vielleicht Renten konnte man auf jeden Fall. Wahrscheinlich, ja, man hat gekauft, dann konnte man wahrscheinlich schnell gucken auf dem Apple TV selber und der hat das irgendwann werden gelöscht und irgendwie auf einem anderen Device hat das noch runtergeladen. Was weiß man so genau? Ich selber kaufe ja die Filme nicht auf den Dingern, weil das ist auch nochmal 16 Euro oder so die Größenordnung für HD-Filme. Hm. Irgendwas zwischen 10 und 16, das ist mir einfach too much. Hm. Ich will eh nur einmal gucken. Ich miete. Ja, ja, aber wenn du kaufst, dann kannst du es jetzt in die Wolke reinkaufen und dann von all deinen lustigen Wolken-Devices gucken. Genau, überall gucken und halt auch wieder löschen. Ja. Das finde ich eigentlich so das Wertvolle daran, dass man die nicht archivieren muss und nicht auch noch für die große Datei auch noch irgendwie zahlt, weil die irgendwo gelagert werden muss. Hm. Kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Keine Ahnung, wie Apple dann damit umgeht. Bisher haben sie ja alles immer noch irgendwie verfügbar, was man so kaufen konnte. Also auch alte Apps, die sie gepullt haben, kann man noch runterladen, wenn man sie gekauft hatte mal und so Geschichten. Kann man? Also die Entwickler gepullt haben, glaube ich. So. Okay, da gab's das wusste ich auch nicht. Ja. Also wenn Apple sie pullt, dann kannst du sie auch nicht mehr runterladen. Also, okay. Aber was ganz interessant ist, in Amerika selber haben sie wohl Netflix jetzt so integriert, dass du über deinen Apple-Account Netflix benutzen kannst komplett. Also dass du nicht jetzt ein extra Apple Netflix-Subscription brauchst, sondern du auch das so abrechnen kannst. Das ist für die Amerikaner natürlich nett. Für uns gibt's entsprechend noch keinerlei Dienste ansonsten. Ja, das Übliche. Genau, man kann halt nach wie vor sich mit einem US-Account mit Gutscheinen da einloggen, ist halt dann trotzdem in pseudo-legalen Gefilden unterwegs. Und ja, und wie das mit Netflix ist, weiß ich auch nicht, ob man da nicht irgendwie einen Netflix-Account sich vorher schießen muss und dafür braucht man wahrscheinlich eine US-Adresse dann. Ja. Also, genau. Ja, aber ansonsten kostet die 109 in Deutschland interessanterweise. Ja, das ist so das einzige Produkt, das mehr Euro kostet als Dollar. Oh mein Gott. Zumindest bei Apple selber. Und kommt auch ein bisschen später als das iPad. Aber der Apple TV ist ja seit jeher hier teurer. Drei Tage. Ja. Der Apple TV ist ja seit jeher teurer im Vergleich als in Amerika. Das also schon irgendwelche Lizenzgebühren, oder? Ich weiß es nicht genau. Bei anderen Anbietern kostet er auch dann deswegen auch nur 100. Also bei Apple selber kostet er 109. Ich habe meinen für 100 über Amazon gekauft. Den jetzt habe ich bei Apple bestellt, weil ich einfach schnell haben will. Anfangs hatten wir spekuliert, weil es damals eben noch keine Videos gab bei uns, dass es daran liegt, dass irgendwie so quersubventioniert ist, aber okay. I don't know. Ich auch nicht. Ist auf jeden Fall sauteuer, sau viel teurer. Sauteuer. Aber wenn man mal was kauft, dann ist es jetzt 1080p, volle Auflösung. Naja, aber man muss ja sagen, Apple stellt ja auch so Videos zu einer Library zusammen. Vielleicht müssen die eine Abgabe bezahlen. Also, du meinst Leistungsschutzrecht. Videoschutz, Leistungsrecht vielleicht. Ja. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Jetzt geht's erstmal. Du greifst die ganze Zeit schon vor. Ja, ich greife. Ja, Querverweise. Du baust uns Brücken. Ja? Ja, er macht links. Für, dass du alles in die Kapitelmarken reinschreibst. Genau. Und das war ja eigentlich der Event dann. Apple TV und dann ist ja nichts mehr passiert. Genau, es gibt neue Software fürs iPad, habe ich gesehen. Neue Spiele. Ja, eine neue Remote auch. Neue. Also eine Remote? Ja, eine neue Remote-App für den neuen Apple TV. Ja, und es gibt einen Retail-Store in Amsterdam, der voll toll ist. Ja, der größte ever. Ja, aber das war es dann auch schon. Und der New York-Store ist auch toll. Ja. In der Grand Central Station, da war ich noch ohne Store. Okay. Das ist natürlich... Vor einem Jahr. Ja, das ist auch immer... Sie haben mir dann dieses Bild gezeigt von der Grand Central und meinten so, ja, ganz viele Leute da zur Apple-Eröffnung und da weißt du nicht, ja, fahren die jetzt mit dem Zug oder kommen die zum Apple-Store? Also dieses Ding gibt's auch leer. Schon, also wo ich da war, war da nicht viel los. Aber so, ich finde diesen Ort von dem Store schon auch geil. Einfach offen in der großen Halle auf der einen Seite oben. Mhm. Ja, ich glaube, da war irgendein Restaurant drin vorher oder so. Ja, also, erkennt ich man ja auch aus diversen Filmen. Ja. Unbreakable, glaube ich, ist da auch. Ja, ist immer eine gute, ist einfach eine tolle Location. Ja. Ja, aber es ist ja doch noch was passiert. Ja. So, und das, was auf das alle gewartet hatten, es wurde das neue iPad vorgestellt. Und es stellte sich heraus, es heißt auch wirklich das neue iPad. Weil das heißt jetzt nicht iPad 3 oder iPad HD oder iPad Retina oder was auch immer, sondern es heißt halt einfach iPad 2S. Nee, nicht mal. Einfach nur iPad und das neue iPad kann im Wesentlichen das, was wir schon gedacht haben, dass es kann. Ja, wir haben uns ja noch letzte Woche überlegt, ob irgendwelche Überraschungen noch kommen und die sind eigentlich alle ausgeblieben. Marcel, ihr habt mich am letzten Tag Ich habe ja überhaupt keine Rumors irgendwie angeguckt oder so. Die hat mich am letzten Tag noch gespoilt und mir einen Artikel gezeigt, dass das neue iPad jetzt Touch kann. Und zwar Haptik. Also es gibt da wohl so eine Technologie, wo du eben über elektrische Felder auf so einem Touchscreen steuern kannst, wie sich die Oberfläche anfühlt. Genau. Und da gab es dann im Vorfeld so ein bisschen wilde Spekulationen, das könnte ja auch noch kommen und so. Und, ja, auch wegen der Tagline. Ja, genau. We have something for you to see and touch. Genau. Ja, es hätte gut gepasst, wenn sie es gemacht hätten. Ja. Es wäre eine Überraschung gewesen. Ja, aber das wäre aber auch verpulvert gewesen. Also wäre das Retina-Display selber ist schon auch genug Sprung. Ja, die müssen ja auch, wenn sie wirklich jährlich was machen wollen. Ja, aber das war das erste Mal seit der Vorstellung des iPads, dass ich wieder elektrisiert mir so eine Keynote angesehen habe. Das wurde dann immer zäher und zäher. Und oh Gott, jetzt noch eine Demo. Du hast nur gewartet drauf, dass sie endlich sagen, gut, da, jetzt fühlt sich das Gras an. Ja, jetzt machen sie ja seit Jahren kein One More Thing mehr, aber ich hatte trotzdem noch irgendwie die Hoffnung. Und dann kam Tim Cook nochmal auf die Bühne und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Nein, die Sache war die, dass ich tatsächlich, als ich das erfahren habe, das hat so viel Sinn für mich gehabt, das zu tun. Und irgendwie bin ich auch von Apple einfach mittlerweile gewöhnt, dass sie was bringen, was man nicht erwartet. Und das ist halt jetzt einfach, ja, okay, Retina ist geil in der Größe, aber das ist halt logisch. Dafür braucht man kein Apple. Da macht man halt, besorgt sich die neue Technologie. Das ist ja, aber an der Stelle muss ich schon noch reinhaken. Also dafür braucht man jetzt schon Apple, weil bis Android-Geräte mit ähnlichen Auflösungen kommen, wird es noch dauern. Also mit der Auflösung sind da schon vorne ähnlich dran. Also es gibt schon Android-Tablets, die so vielleicht ein Dreiviertel von der Auflösung haben auf einer kleineren Fläche. Auf 1200 oder so, glaube ich. Ja, irgend sowas. Also so, es gibt schon Android-Geräte mit einer ähnlichen PPI-Anzahl. Also so ist es nicht. Ja. Die Displays sind halt schlechter und die Fläche ist kleiner. Ja. So, also trotzdem, also für die Größenordnung braucht schon Apple, das sehe ich schon auch so. Ja, und Apple kann halt auch nicht zaubern und Einhorntränen wachsen nicht auf Bäumen. Das ist richtig, wenn es die Technologie nicht schon gäbe, wäre das was anderes. Und natürlich, klar, es ist toll und es ist super, jetzt so ein tolles Display zu haben und das wird sicherlich in der Größe einfach auch astonishing sein, aber wer macht denn jetzt den Zauber? Nächstes Jahr. Wer macht denn jetzt den... Und mal abgesehen davon, also ich kann nur davon abraten, mit zu hohen Erwartungen in diese Keynotes zu gehen. Das ist echt tragisch. Also ich hatte da auch ein paar iLife-Keynotes, wo... Ja, es ist auch einfach... Also da kann man nur enttäuscht werden dann. Also lieber keine Erwartungen haben, gucken, was kommt und fertig. Ja, eben. Das macht ja dann lass Spaß. Doch bitte das und mit dem Teasern bei mir. Ja, ich wusste ja nicht, dass du das noch nicht kannst, dass deine Erwartungen auf ein normales Niveau zu. Wieso? Meine Erwartungen waren total runtergeschraubt, weil ich gar nichts erwartet habe. Ja, aber dann hast du das gehört und dann hast du das erwartet. Und das, damit hatte ich nicht gerechnet, dass du das nicht so einstufst als, das könnte aber wahrscheinlich. Ja, ich kann mich auch an alte Keynotes erinnern, wo man auch irgendwas erwartet hat und dann kam es halt nicht. Und dann kam das iPad halt, glaube ich, auch ein Jahr später, als man gedacht hat, jetzt könnte es kommen. Aber hier Retina-Display, ja. Also, genau. Um es mal den Bogen zu kriegen, geile Scheiße. Ja, geile Scheiße. Allein, wenn man sich, also, jetzt so, die DevTools sind ja auch rausgekommen, wenn man so den iPad Retina Simulator laufen lässt, muss man den scrollen auf beliebigen Display. Also ja, es gibt kein Display, das man so dranhängen kann, also nicht mal das 30 Zoller, das ich darum. Er meinte, Tim Cook meinte, beide Dimensionen voll auf darstellen kann. Das ist ein Problem, so als App-Entwickler, weil, wie mache ich jetzt meine Grafiken? Auf dem Gerät. Du brauchst das Gerät halt. Das ja, aber die Grafiken auf dem Gerät zu erstellen, ist schon schwierig. Ja, okay. Also ich kann halt nur noch Ausschnitt arbeiten. Na gut, aber im Grunde, ich erzähle gerade Quatsch, weil ich mache seit Jahren Druck und da habe ich auch nie die Auflösung auf dem Bildschirm, die ich dann später habe. Ja. Aber es ist schon erstaunlich, ja. Ja. Tim Cook meinte bei der Präsentation irgendwie auch so, sie hätten keine Präsentationsgeräte, mit denen sie die Auflösung überhaupt zeigen können. Ja, also der Beamer oder die Rückprojektion, die macht halt irgendwie nur Full HD gerade und das Ding kann halt mehr. Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr als Full HD. Das ist schon ihre große Geschichte, aber halt nicht genug. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn so ein 30 Zoll Cinema Display ist nicht, also wenn das größte Display, das es so gibt, das nicht darstellen kann, ja, du bräuchtest halt vielleicht so ein Monitor für die Red-Kamera oder so. Wenn es die überhaupt gibt. Oder ausdrucken. Ausdrucken, sehr gut. Naja, auf alle Fälle geile Scheiße. ja, muss man natürlich jetzt erstmal sehen auch, dass man auch wirklich aus Brustton der Überzeugung sagen kann, geile Scheiße, aber man kann das ja so ein bisschen interpolieren im Geiste, so ein iPhone 4S oder also iPhone 4 mal hinhalten und das da viermal hinlegen oder fünfmal. Viermal ja. Langt nicht. Ja. Guck dir das einfach mal an, wie viel mehr Fläche das ist. Ich glaube, das ist schon echt schick, und wenn du mit diesem auflösungsunabhängig, also mit dieser, du siehst keine Auflösungsgeschichte, auch noch irgendwie mit reinzoomen, rauszoomen, geiles Zeug machen kannst, es macht schon eine ganz andere ja, ganz anderen Spaß. Ich bin da sehr gespannt drauf, das mal in der Hand zu haben. Dauert noch ein bisschen. Ist für mich auch so ein bisschen der Schritt, die Plattform zu noch mehr Notebook-Ersatz zu machen, für mich. Weil ich einfach so VNC alle deine Displays darstellen kann. Nein, gar nicht so sehr. Das auch natürlich, aber weil einfach so mehr Platz ist irgendwie. Ja? So ist es. Ich sehe halt mehr. Ja? Und ob das jetzt schärfer, also mehr Detail ist, oder ob es wirklich mehr Zeug ist, das ist da mal ganz unwichtig. Aber ich kann halt auch noch bequemer Texte schreiben im Prinzip, weil es ist halt, der Text sieht auf meinem iPad jetzt geiler aus als auf meinem Monitor. Definitiv. Also ich glaube gerade so Weblesen und iBooks und sowas wird auch davon profitieren. Ja. Man könnte sich Sorgen machen, dass man das dann gar nicht mehr anders machen will. Ja, definitiv. Also das ist so. Wobei, wieso Sorgen machen? Also, man hat's ja. Also, ist ja nicht so. Man hat's ja. Ja, das iPad. Ja, ja. Das ist ja ein mobiles Gerät. Es ist ja nicht so, dass du jetzt, also, wenn du es nicht mehr anders machen willst, dann nimm es halt einfach ständig her. Ja, so. Klar. Aber dann verweist halt der Rest. Und ab und zu ist man dann doch gezwungen, so Rechner noch zu benutzen. Ja, gerade im Web ist es ja auch so, dass manche Seiten einfach auf dem iPad anstrengend sind. Durch die Programmierung. Durchs User Interface. Ja, also für mich aber im Moment durch die Pixel. Das ist wirklich so. Also das Font-Rendering hat für mich so ein, also gerade wenn du jetzt so die Apple-Seite hier anguckst und hier unten haben wir nur die Werbetexte, die da so ein bisschen komisches Kerning haben, die kleineren geschriebenen. Das ist einfach nicht, also ich warte schon lange auf die Schärfe, damit ich das wieder als Browse-Lesegerät verwende und nicht nur als praktischeres Gerät im Wohnzimmer. Naja, Dominik, also das Anti-Aliasing bei Webseiten ist ja auch noch gar nicht so lange her. Für mich? Ja, jetzt kommt die Geschichte. Für mich? Jetzt kommt die Geschichte. RiskOS. Seit RiskOS habe ich Font-Anti-Aliasing. Sehr gutes. Dann hatte ich eine kurze Zeit auf dem Mac ein bisschen schlechteres und dann hat es wieder gepasst. Ich kenne das nicht ohne und ich krieg Kratze, wenn da was. Ja, du warst doch auch kurz auf Linux. Na, also ich glaube tatsächlich, dass das Texte lesen fast noch wichtiger ist als die Bilder. Also Bilder ist natürlich toll, weil sie dieses ganze Detail haben, aber fürs Textelesen ist es, glaube ich, ein großer Schritt, dass ich das eben machen möchte auf diesem Gerät. Ja, aber auch fürs Web an sich, also darauf im Web wirklich ein bisschen, wenn du es ein bisschen kleiner hast und dann einfach voll Detail hast. Das macht schon einen Unterschied, als ob du das Gefühl hast, dass es immer so ein bisschen zu klein ist so ja. und die Seite nicht so ganz passt. Ja, aber wir können ja mal ein bisschen weitergehen. Also für die mehrere Auflösung braucht es natürlich auch schnelleren Prozessor. Haben wir drin, und zwar nicht Quad-Core wie angekündigt, sondern die GPU ist Quad-Core. Wen auch immer das wirklich konkret interessiert, was die GPU ist. Die Geschwindigkeit ist halt relevant. Es gibt auf Anantech schon einen Artikel, was da vermutlich drin ist und wie es getaktet ist. Aber das ist ja wirklich, also ja. Das erinnert Power VR, Schnickschnack. Sie nennen es A5X. Ja, und die Frage ist für mich ist eher so, ob dann der Normalprozessorteil, also der halt vielleicht irgendwie Videos umrechnet oder so weiter, ich weiß nicht, kann man gar nicht so genau sagen, ob die GPU da auch dafür verwendet wird oder nicht, aber ob sie es auch schneller anfühlt insgesamt, ja, oder ob es nur eigentlich genug Grafikpower ist, um das Display zu treiben. Ja, ja, das kannst du von dem Namen her sowieso nicht beurteilen. Und das heißt, wenn es jetzt der gleiche A5 wäre, nur mit einem besseren GPU-Kern, dann wüsstest du auch nicht, haben sie ihn vielleicht höher getaktet jetzt im neuen iPad. Ja. Ja, also man kann sich da diesen Anantech-Artikel durchlesen, da gibt es bestimmt jetzt dann demnächst auch für noch viel mehr und irgendwie wenn man sich für solche Zahlen und heiße Spielereien, in Anführungszeichen, also CT-Spielereien interessiert, kann man das machen, aber ich denke, man kann sich darauf verlassen, dass das Gerät flüssig funktioniert. Und das ist dann auch alles, was ich haben will im Prinzip. Da ist mir dann auch wurscht, ob da jetzt A6 oder A5X drin draufsteht. Also was für mich da so ein bisschen die Frage ist, ob sich viel flüssiger als das Zweier jetzt anfühlt. Es gab ja vom Einser zum Zweier einen großen Geschwindigkeitsschritt. Und ob wir den jetzt auch haben oder ob wir nur da kann ich nur sagen, ich habe so irgendwie Joel Topolsky hat, glaube ich, oder was, Dalrymple, ich weiß nicht, einer von beiden, hat nach dem Event so ein bisschen Eindrücke gepostet und meinte auch, es fühlt sich nochmal flüssiger an als das iPad 2. Aber das ist auch eine subjektive Frage natürlich. Ja. Also, dass das neue Display auf jeden Fall in Anführungszeichen Probleme machen wird, sieht man ja auch daran, dass sie jetzt das UMTS App-Ladelimit auf 50 MB hochgedreht haben. Meinst du? Probleme. Ja, schon, klar. Also durch die Assets sind einfach keine Apps mehr unter 20 MB. Das könnte natürlich sein, ja. Ja, ja, also eine Universal-App unter 20 MB ist durchaus ein Problem an der Stelle. Es gibt ein paar Tricks, mit dass man irgendwie Vektoren benutzt und dann on the fly was berechnet und sich cached dann und so. Da kann man schon Zeug machen, zumindest wenn man so eine Twitter-App ist oder was mit wenig Graphic-Assets drin. Mhm. Aber sobald man so ein bisschen mehr Grafiken hat, bist du eigentlich ganz schnell am Limit. Man könnte auch Grafiken nachladen übers Web. Ja, kann man alles machen. Oh je. Nee, aber ich bin sehr froh, dass das jetzt gefallen ist, die 20 MB. Dass es auf 50 hoch ist, ja. Das ist auch sogar mehr als doppelt so viel ist. Ja, für Carcassonne reicht es immer noch nicht. Ja. Leider. Für Carcassonne mit Retina-iPad ja sowieso nicht. Ja, ja, das wird auch noch spannend, wie groß das dann wirklich wird. Gott sei Dank ist ja die Bildkompression durchaus. Skaliert die ein bisschen besser als vierfach. Ja, ja. Aber wahrscheinlich auch nur ein bisschen. Mal gucken. Jo, genau. Was hatten wir so flutschig anfühlen und dann haben wir natürlich den 3G-Chip. Ja, genau. Also das 4G-Chip. Radio, wie die Amerikaner so schon sagen. Und da ist der große Verkaufspunkt halt gewesen hier. Wir haben jetzt hier voll LTE eingebaut und guck doch mal und die Bilder laden jetzt irgendwie vielmal so schnell und alles ist super und hier bei EVDO, da wird noch geputzt und in LTE wird schon gefeiert. Ja, sehr schade, dass es nicht so wie bei der ersten Demo vom iPhone dann irgendwie kein Netzproblem gehabt. Es war, aber dafür war es ja auch ein Video an der Stelle. Ja, ja. Es war keine Live-Demo, wohlgemerkt. Ja, wahrscheinlich hatten sie da nicht mal, also Jabba Buena, keine Ahnung, ob es da LTE-Empfang gibt. So verbreitet ist es ja selbst in Amerika noch nicht. Ja. Ja, also, aber wesentlicher Schwermutstropfen an der Stelle, wie sagt man das? Wermutstropfen, ja. Schwermütiger Wermutstropfen. Sagen sie auch sagt Phil Schiller, der das gemacht hat, auch in der Keynote, hier dieses LTE, das ist ähnlich schlimm oder sogar schlimmer als UMTS damals und es gibt ganz viele unterschiedliche Frequenzbänder und wir unterstützen jetzt hier so zwei davon und das sind die zwei, die in Nordamerika so funktionieren. Genau, und wir haben zwei unterschiedliche Versionen auch noch, das heißt Wobei, in Nordamerika kann man ein Verizon oder ein AT&T. Genau, wobei das ja dem kommen. Geschuldet ist, dass eine von beiden CDMA halt noch unterstützt und damit auch EVDO und das andere halt rein UMTS quasi ist. Okay, also das ist nicht der LTE-Unterschied in dem Fall, sondern das ist der Unterschied in dem unteren Segment, also in dem 3G-Bereich noch und eben da die zwei Standards, die in Amerika in Benutzung sind. Aber ansonsten ist dieser ganze 3G-Bereich, der ist inzwischen weltweit auf allen Frequenzen und das passt. Auch für die T-Mobile-Geschichte in Amerika? Ja, doch, das ist ja seit dem iPhone 4S schon. Okay, da kann man das auch schon machen, die eigene Frequenz, die da gemacht. Ja, aber es ist ja nicht so, als hätte man die UMTS-Frequenzen irgendwie standardisiert. Man hat nur endlich Chips gebaut, die irgendwie alles können. Genau. Ja, und das ist halt bei LTE noch nicht der Fall. Bei LTE gibt's halt immer nur Chips, die irgendwie dieses Frequenzband können und jenes, aber nicht die anderen. Ja, und da sind wir auf alle Fälle in Deutschland dann außen vor. Ja, also bei uns sind es, glaube ich, die 800er Frequenz und die 2600er oder so, oder 2100 ist Amerika und 700 ist auch Amerika. Ja, auf jeden Fall großes Frequenzgemüse und Verwirrung und hierzulande bringt uns das alles nix. Null. Nada. Die Frage ist, ob man dann auch mehr Strom braucht, wenn man es nicht benutzt. Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich ist das man würde LTE. Hoffen, dass nicht. Und dann hast du halt trotzdem noch im Endeffekt dasselbe Ding, was du im 4S drin hast, also ein bisschen mehr sogar. Das heißt, alle Technologien bis zu LTE kannst du mitnutzen. Heißt, die HSPA, HSPA Plus und genau, HSPA, DC HSPA heißt Plus. DPA. Ist dann wieder nur Download wegen dem D da drin? Ich weiß nicht. Nee. Das, also, du kannst hierzulande mit den richtigen Tarifen wohlgemerkt auch DC ASPA, HSPA benutzen, also DC HSPA. Und das bedeutet Dual Cell HSPA. Und was ich habe es nicht nachgeschlagen, aber ich entnehme dem Namen, dass es sich halt bei zwei Zellen einfach einbucht und doppelt quasi saugt. So ein bisschen Kanalbündelung quasi obendrauf tropft sozusagen. Und dann ist halt nochmal schneller. Genau, könnte man im Moment machen. Ich glaube, im Moment gerade so mit bei der Telekom als einziges, für die anderen ziehen vielleicht nach. Und es wäre auch noch ein extra Tarif, irgendwie 70 € im Monat, habe ich gelesen. Das muss man schon haben wollen und auch erreichbar sein. Ja, aber ist jetzt die Frage, ob sich da das lohnt. Also an sich ist es halt so, dass die Technologie so funktioniert, dass die alten Sachen auch noch alle weitergehen, einfach die SIM-Karte rein, die man bisher benutzt hat und gut ist. Ja. LTE wäre halt interessant gewesen, weil es hat gerade auf der 800er Frequenz, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, erstmal in ländlichen Gebieten, also in Städten unter 5000 Einwohner, das ist glaube ich so die erste Phase, ausgebaut wird. Und da hätte man halt statt Edge dann LTE. Ja. Und da wäre es auch nochmal zusätzlich interessant gewesen dann, weil inzwischen jetzt mit der 5.1 wohl auch oder zumindest mit dem neuen iPad dann der Mobile Hotspot aktiviert werden kann, auf dem iPad auch. Das heißt, da hätte man dann das als Internetanschluss benutzen können. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass das irgendwann im Laufe des Jahres so unter der Hand ausgetauscht wird? Nee, es gibt offiziell eine Aussage von Apple mittlerweile, dass diese Geräte in Deutschland nie LTE werden machen können. Also nicht durch Software- oder Firmware-Update. Nee, das meinte ich gar nicht, sondern dass man sozusagen eine neue Geräterevision dann bringt, wenn halt ich für so zwischendurch. Also ist glaube ich, noch nicht passiert, dass wirklich bestehende Gerätlinien ausgetauscht wurden. Es gab ja diese Geschichte, dass für Verizon dann irgendwie das iPhone dazu kam als Option. Sowas könnte passieren. Das halt aber auch zwischendurch. Ja, also zwischendurch in Anführungszeichen. Aber mit so einer kleinen Ankündigung auch. Also da gab es schon so ein bisschen Event dazu und das war nicht. Ja, das war nicht im normalen Produktzyklus. Nee. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird für Europa. Ich denke, wir sind dann erst wieder mit dem nächsten iPad, mit dem New iPad. Ja. Dann irgendwie mit dem Boot. Ja. Was sich ja irgendwie so im Jahresrhythmus auch wieder so ergeben wird. Also ich weiß nicht, ob es sich da lohnt, zwischendurch das dann auch reinzumachen, weil LTE ist ja eh nicht so doll ausgebaut bisher. Und es wird nicht so sein, dass die ganze Welt nach dem LTE-iPad schreit, also ganz Deutschland. So. Die ganze Welt. Ja, aber das ein Minuspunkt an der Stelle, aber jetzt irgendwie auch kein Beinbruch, finde ich. Und an sich, die Rumors haben soweit gestimmt, auch das Ding ist ein bisschen dicker, ein Hauch schwerer, aber die Smart Covers und so passen noch alle und auch vom Formfaktor her an sich das gleiche Ding. Du schreibst hier Speicher gleich, also im Sinne von es gibt die gleichen Speicherstufen. Selber Preise und es gibt 16, 32, 64 Gigabyte als Daten Speicher, die wir drin haben. Ich weiß nicht, Festplatte, wie nennt man das Zeug dann eigentlich jetzt? Also keine Ahnung. Früher hieß es Festplatte und das war klar. Ist ja nicht so einen schrecklichen deutschen Informatikerbegriff. So starten in Storage. Es gab doch da irgendwie Volumenspeicher und was war das andere? Ich weiß es nicht mehr. Persistenter Speicher, keine Ahnung. Ja, naja. Ist ja auch, Arbeitsspeicher und Dingsspeicher. Der andere. Weil Arbeitsspeicher ist natürlich mehr geworden, sonst hätten wir die Pixel auch gar nicht untergebracht. Genau. Wieder doppelt so viel, also wie vom iPad 1 aufs iPad 2 war ja von 256 auf 512. Jetzt ein Gigabyte Arbeitsspeicher. Ich denke aber, dass er wirklich hauptsächlich mit den Grafiken voll ist und gar nicht so viel drüber hinaus bringt dann, wenn man wirklich viel Action hat. Für Spiele natürlich trotzdem ist es wahrscheinlich die Luft, die man braucht, um wirklich geiles Zeug zu machen. Und dann wird das andere halt wieder rausgeswappt. Aber das ist gut. Ansonsten die Modelle gleiche Stückelung, 16, 32, 64 Gigabyte Festspeicher, nennen wir es mal so. und dann nochmal 150 € drauf, wenn man die jeweilige 4G-Variante haben will. Und das iPad 2 selber gibt es noch im unteren Segment nochmal für 100 € billiger jeweils. Also man kriegt für 400 ein neues 16 Gigabyte iPad 2 und 3G für 550 dann. Aber das heißt doch dann auch so entwicklertechnisch, dass ich die Riesengrafiken vom iPad behalten muss und noch die riesigen Retina-Grafiken vom neuen iPad gleichzeitig ins Bundle reinpacke. Aber das musst du ja sowieso noch, weil die iPad 2 ist noch gut Gut, aber dadurch, dass es weiterverkauft wird, verzögert sich das natürlich dann auch noch ein bisschen. Ja. Bis haben sie mit dem 3G Sprung ja auch gemacht. Gemacht noch und ist halt leider so. Ja, muss man mal durch. Der Chat hat übrigens gerade erraten, welche Wörter ich aus dem Informatikerstudium vergessen habe, nämlich Hauptspeicher und Massenspeicher. Massenspeicher, das passt natürlich auch an der Stelle. Ja. Okay. Worauf wolltest du hinaus? Ich habe eine Sache haben wir noch nicht explizit erwähnt, dass die Kamera besser geworden ist. Stimmt. Ja. Die ist auch jetzt eine 5-Megapixel-Kamera. Ich glaube, die ist nahezu dieselbe wie im iPhone 4S. Ja. Also zumindest so dieses ganze Post-Processing-Setup haben sie gemeint, dass das gleiche mit den UV-Filtern und dem ganzen Blödsinn, vom Aufbau her. Vielleicht ist es auch deswegen dicker eigentlich und nicht nur wegen der Batterie. Wer weiß es schon so genau. Auf alle Fälle hast du da jetzt auch ein 1080p Video und halt 5-Megapixel Kamera. Sie haben auch die Foto-App entsprechend ein bisschen umgestaltet, dass man die mit dem iPad sogar ganz brauchbar benutzen kann, mit dem Auslöser auf dem Daumen. So rechts macht eigentlich auch schon auf dem normalen Gerät jetzt Spaß. Die Fotos machen halt überhaupt keinen Spaß auf dem iPad 2. Und wenn die dann iPhone-Qualität haben, ist super. LED-Blitz habe ich nicht gesehen. Weiß ich nicht. Stimmt. Aber vielleicht macht das... Also entweder nicht erwähnt oder es ist halt nicht dabei, es ist mir beides egal, ehrlich gesagt. Genau. Aber die Kamera selber ist mir gar nicht so egal. Das finde ich schon gut. Also gerade in Verbindung damit, dass ich auch in iMovie auf dem iPad lieber das gleich verarbeiten will, ist es durchaus so, das iPad selber dann ein geiles Gerät dafür. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich letztens war, aber ich habe wirklich Menschen gesehen, die mit ihren iPads Fotos gemacht haben. Das war San Francisco letztes Jahr auf der Golden Gate. Nein, vor 2 Wochen oder so. Vor 2 Wochen? Okay. Ja, ich war in Deutschland irgendwo, ich habe vergessen, was. Und da ist es auch passiert? Ja. Ja, die Leute machen das. Glaubt man gar nicht so. Ja, aber das ist so echt die letzte Neuerung jetzt vom Gerät selber her, oder? Batterielaufzeit haben sie auf dieselbe Menge hochgeschraubt, bis auf LTE, da haben sie 1 Stunde Abstrich gemacht. Aber 9 Stunden ist auch immer noch irre. Und Siri ist nicht drauf, aber Diktierfunktion. Ja, genau. Also im Grunde ist ja jetzt das iPhone schon sozusagen gerade das Lead-Gerät, was so voranschreitet, und das iPad geht hinten nach. Das war ja am Anfang, als das iPad rausgekommen ist, andersrum. Findest du? Naja, da waren, glaube ich, ein paar Features auch im iOS drin, die dann später aufs iPhone gewandert sind. Stimmt, kam aber zeitnah dann. Also sie hatten halt 2 Entwicklungslinien, die sie wieder zusammenführen mussten an der Stelle. Aber jetzt hast du eher so eine Master-Slave. Findest du? Also ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Siri nicht eine Designentscheidung ist, die rauszunehmen, weil Siri ist ja schon so dieser Hands-Free-Approach für das Gerät, weil es in deiner Hosentasche ist oder im Auto am Audio steckt und weil man es wirklich oft braucht. Also diese ganze Standard-Siri-Interface fürs iPad so systemintegriert, genauso wie es im iPhone ist, hätte ich zum Beispiel auch gaga gefunden. Ja, also da, auf dem iPad wäre es eher eine eigene App, und selbst da, also Diktieren ist das Wichtigste, und das haben wir jetzt bekommen. Das ist wieder dieses Telefon-Ding. Mit dem Telefon redest du so in einem persönlichen Maße, weil da sind halt auch manchmal Leute irgendwie dazwischen, also dahinter. Und deswegen ist es mit dem Telefon halt irgendwie, fühlt sich das natürlicher an für mich auch, dem zu sagen, mach mal einen Termin, und dem iPad irgendwie so. Ja, und jetzt müsst ihr mir erklären, warum, das ist mir eigentlich erst im Ticker aufgefallen, die ganze Zeit gefragt wurde, und wir wissen immer noch nicht, wie es heißt. Wie wird es heißen? Das hat mich so gar nicht interessiert, wie das Ding heißt. Nee, also es hat sich halt am Anfang so angefühlt, als würden sie vermeiden, den Namen zu sagen, weil sie immer nur gesagt haben, the new iPad. Ja, und dann dachte man halt so, vielleicht ist ja dann noch ein Feature, dass der Namen dann, weißt du, so, wenn das jetzt irgendwie das iPad Haptic gewesen wäre oder was auch immer, ja. Oder so denkst du, das Feature gibt den Namen und deswegen Spannung. Ja, aber naja, war halt einfach ein new iPad. Gab's ja damals, wie es 3GS rauskam, gab's ja auch so eine Geschichte. Wir haben das jetzt irgendwie neu gemacht, und dann haben wir, wie nennen wir es denn? Ich glaube, das war ziemlich hinten in der Keynote dann auch. Und dann eben so, das ist ein 3G und dann nur S für Speed. Ja. Naja. Ja, also ich bin der Meinung, dass mittlerweile die Konfusion komplett ist, weil irgendwie gar kein System mehr dahinter ist. Und ich habe halt immer Probleme damit, wenn ich irgendwie Support leisten soll, aus den Leuten überhaupt rauszukriegen, was haben sie für ein Gerät. Ja, also das ist auf jeden Fall die Kehrseite der Medaille. Das ist ja jetzt schon schwierig, wenn du die Leute fragst, hast du ein iPod Touch? Und dann sagen die ja und dann welchen? Hast du halt irgendwie ja. Welchen von den fünf. Ja. Aber ich denke, für den Käufer oder für den Kunden ist es halt einfach auch eine Erleichterung. Ja, weil so, wenn die jetzt da in den Laden gehen und dann kaufen die halt ein neues iPad. Ja. Und nicht irgendwie das iPad 3 HD plus Verizon extra. Ich glaube auch, es ist zumindest, wenn du neues Zeug kaufst, ist es klar, was und für Supportfälle, also das ist, dann ist halt der Preis, den du zahlst, finde ich. Also es ist ja auf dem iPhone 4S. Also ich sehe da keine Verbesserung. Du willst ein iPad kaufen, also kaufst du das iPad. Ja, ich kaufe das iPad. Warum nenne ich das dann das neue iPad, wenn es iPad 4 heißt? Weil das weniger dann sage ich auch nicht, ich kaufe das iPad 4, sondern ich will das neue iPad haben. Das, ich verstehe es nicht, weil es macht nicht weniger so Angst, wenn da nicht iPad 4S steht oder okay. Dingsbums Extreme oder HD Plus Gedöns. Das ist einfach, ich glaube, das macht für Nicht-Nerds einen Unterschied. Dass es halt einfach dieses Ding gibt und das heißt iPad und das kann man kaufen. Ja, und da ist nicht irgendwie noch so eine Zahlenkolonne oder eine Zahl oder eine Buchstabenkolonne oder was auch immer dahinter. Wo du dann nicht weißt, kaufe ich jetzt gerade das Richtige. Kolonne. Ja, 4S ist schon, sind's mal das 2. 2 Buchstaben, 4S. Sehr schön. Also ich kann das sehr gut verstehen, dass ich keine Nummern wie 815532 haben möchte. Na gut, also mir ist es ganz unbegreiflich. Aber man muss dazu sagen, der Trick ist nicht neu. Den Apple da angewandt hat. Es gab, das gibt's schon bei den Brettspielen. Früher gab's die Entdecker und dann kam das Neue raus mit tollen neuen Features und hieß dann die neuen Entdecker. Tja. Wow. War jetzt nicht erfolgreich. Naja, also wie gesagt, Apple macht das ja ein Weilchen auch schon mit dem iPod Touch. So. Ja, da kann man auch. Ja, aber der heißt auch nicht der neue iPod Touch. Das iPad heißt auch nicht das neue iPad. Das heißt halt nur im Store gerade das neue iPad, weil es gerade neu ist. Ja, naja, aber das heißt halt eigentlich iPad. Aber das ist ganz interessant. Das ist halt Generation dann so. Es gibt diese Generationen, die sie hat. Ich hatte schon öfter das Problem bei Gravis zum Beispiel. Da wollte ich mir ein neues Gerät kaufen. Da waren die gerade neu raus. Und die haben mir halt noch die Revision vorher verkauft. Oder wollten es zumindest. Weil sie die neuen noch gar nicht hatten. Da war es schon sehr schwierig für mich überhaupt festzustellen, welches ist es denn jetzt gerade. Ja, wobei dann Gravis halt auch ein Arschkrampenladen ist, wenn die nicht sagen, dass die neuen gerade rausgekommen sind. Ja? Also ja, wenn klar. Du ein Gerät haben willst, dann müssen die Information hergeben. Es ist also, die können ja trotzdem das wäre verkaufen, echt interessant. Geh jetzt mal in den Laden heute und frag nach dem neuen iPad. Beim Mediamarkt kriege ich wahrscheinlich einfach kriegst du wahrscheinlich das Zweier. Und dann kann ich wenigstens noch meiner Mutter sagen, hier, Achtung, kauf nicht das iPad 2. Egal. So, weiter. Weiter. Genau. Wir haben dann alle versucht, eins zu kaufen, außer Marcel, oder? Du hast nein, es dann gleich versucht. Ich hab's auch gleich versucht. Alles hoppla. Auch gleich versucht. Hoppla. Hoppla. Ja, hoppla. Ja, wenn überhaupt hoppla. Also hoppla war ja schon, also da hast du ja schon Glück, dass wir für dich irgendwie uns angestellt haben, digital. Weil erstmal musste man ja irgendwie 5 Stunden warten, bis dieser Online-Store wieder hochkam. Ja, ich habe versucht, so auf dem Apple Store mit der App das zu kaufen. Die ist einfach abgekackt. Ja, habe ich auch versucht natürlich. Start-Kack. Und dann Kunden connect to Apple Store, quit. So, hä? Also, was soll das? Warum nicht ein Reload-Button in der App da drin? Also da ist auch eine ganz schwierige Experience. Dann wollte ich bestellen. Also wie die App dann ging, das war genauso wie in der Store wieder ging, so das war derselbe Zeitraum und die App hat dann einfach dann so im letzten Schritt kein Hoppla gezeigt, sondern halt nur immer so gekreiselt und einmal gesagt timed out und beim zweiten Mal, also man konnte es immer so zweimal probieren, beim zweiten Mal einfach dann endlos in dem Kreiselmodus gewesen, also wahrscheinlich hat er auch eine Fehlermeldung bekommen, die halt nicht in die UI hochgereicht wurde, also habe ich es mit der App dann aufgegeben. Ja, und ich hatte irgendwie 6-mal Hoppala und dann ging es dann doch irgendwann. Oh, das ist wenig. Ich hatte sicherlich 20-mal Hoppla. Dann ging es durch und er hat mir die Nachricht gegeben, ihr Kreditkartenlimit ist überschritten. Weil nämlich beim ersten Mal, als es Hoppla kam, haben sie die Kreditkartenreservierung gemacht. Also meine Karte sozusagen belastet oder reserviert. Deswegen dann kein Geld mehr drauf war, als es durchgegangen ist. Also Hoppala. Hoppala. Upsi. Jetzt muss ich es mit Überweisung bestellen. Also die Experience, die man haben möchte. Was jetzt dazu führt, dass du es später bekommst. Genau, dazu führt, dass ich es später bekomme, weil weil ich zu früh versucht habe, es zu bestellen, glaube ich. So sieht's aus. Ich war ja an dem Abend selber unterwegs und habe erst relativ spät angefangen, das selber auszuprobieren. Also ich habe dich beauftragt, so das rechts unten Modell mitzubestellen. Aber ich dachte eigentlich, okay, jetzt ist nach dem Hype am Morgen, man könnte was Haptisches haben und irgendwas super Tolles, dann eh die erste Kaufreaktion erstmal ein bisschen entspannt. War es aber nicht, also Server waren gut überlastet oder vielleicht war auch die Infrastruktur scheiße, da weiß man immer nicht, was da die Ursache ist. Und jetzt ist es auch schon wieder so, dass die Daten zum Ausliefern auch schon wieder 2-3 Tage weitergehüpft sind in den unterschiedlichen Stores. Also es wird wieder so sein, dass man eine Zeit lang mal schwer an eins kommen wird. So. Ja. Ich verstehe immer nicht, warum die Experience so schlimm sein muss. Also wenn ich dann auf der Fehlerseite lande, beginnt der gesamte Prozess von vorne. Also ab dem Einkaufswagen bei mir. Ja, ab meinem Einkaufswagen. Und sich einloggen. Ich musste mich immer wieder einloggen. Genau, neu einloggen. Einkaufswagen fortsetzen, Adresse bestätigen, Kreditkartenkarte. Dieser Apple Store, der ist doch so irgendwie so eine ganz, ganz schlimme Chimäre aus PHP und WebObjects, die irgendwie so einfach nur vergessen gehört. Das ist auch eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe bei der beim Apple Store, so auf der Webseite, muss ich immer so den Security-Code von meiner Kreditkarte angeben. Und wenn ich aber eine 50 oder 100 Dollar iPad-App kaufe, was ja auch schon mal passiert ist damals, da werde ich nicht extra gefragt. Da kann ich einfach so klicken. Tja, ist halt nicht sicher. Außerdem ist es ja kein Geld, sondern nur Gummipunkte, die du bei Apple abbuchst. Gummipunkte. Irgendwann zwischen 1 und 2 konnte man dann mal so bestellen. Gut, genau. Also wenn man sich die tatsächlichen Zahlen dann wahrscheinlich ansieht, wie viele Bestellungen da gerade aufgegeben werden wollten, dann wundert es, schätze ich mal, nicht, dass das nicht mehr ging. Aber ja, nicht wirklich. Also Apple hat doch mit der ganzen Infrastruktur, die sie für den App Store und so weiter braucht, der App Store war auch nicht down an Weihnachten. So. Ja, gut, das ist wahr. Tja, es geht schon. Es ist halt so ein Peak-Ding. Naja, aber wenigstens muss man sich da nicht digital anstellen. Das hat ja auch viel für sich. Ja. Aber es gab ja auch was ohne zu kaufen, nämlich iOS 5.1. Yeah. Juhu, für alle. Mit einem schönen Feature, wie ich finde, nämlich diesem Slide-to-Foto am Anfang. Ja. Das ist wirklich so, geht wirklich zackiger als diese Doppel-Tap und dann rechts unten Foto. Das wusste halt auch keiner. Ja. Ich habe es auch meiner Mutter erklärt, das ist jetzt wieder vergessen. Dass man da Doppel-Home-Button drückt und dann kommt da dieser Fotoknopf, dann kannst du den Fotoknopf drücken und dann kommst du in diese Foto-App rein. Das hat ja, also wer das nicht in der Keynote gehört hat, der hatte ja da wenig Chancen, das überhaupt rauszufinden. Also bei mir hat es immer zu lang gedauert, um dann noch das Motiv zu erwischen. Ja. Genau, was ein bisschen irritierend ist, dass es jetzt wirklich auch das Ding unlockt. Also wenn es nicht per Nummer gesperrt ist, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Das heißt, wenn man wieder den Home-Button drückt, wenn man aus dem Fotografieren rausgeht, dann ist man wirklich im Home. Also so rein logisch Home-Button, ist ja dann, Hosentasche und dann. Ja, genau. Also rein logisch Siri. Macht das natürlich Sinn so, aber irgendwie fühlt es auch seltsam an, anders auf den Home-Button zu kommen, als Slide to Unlock zu machen. Ja, es finde es auch ein bisschen. Ja, ich finde es auch interessant, dass man jetzt auch in die komplette App reinkommt, also wenn man nicht gelockt hat. Vorher war immer über diesen Doppeltap Home war immer so eine Sandbox, wo du nur die Fotos, die du gerade gemacht hast, gesehen hast und die auch wieder löschen konntest. Jetzt ist, wenn dein Telefon geunlockt ist, dann auch wirklich bist du einfach in der Foto-App drin, mehr oder weniger. Also sie taucht auch nicht im Multitasking-Switcher auf oder wenn du Lockscreen machst, kommst du auch nicht wieder zurück in die Foto-App danach. Es ist schon ein bisschen anders, aber es ist zumindest, das bringt was, dass sie das geändert haben. Ansonsten mit 5.1 die Kamera-App fürs iPad haben sie eben auch gepimpt für die Leute, die da Fotos machen wollen. Vielleicht interessant, fürs iPhone selber die Kamera-App haben sie Gesichtserkennung angezeigt jetzt auch. Ja, die werden jetzt hervorgehoben. Genau, also wenn so ein Gesicht erkannt wird und er sich da scharf stellt automatisch, dann siehst du so einen grünen Rahmen Gesicht rum. Aber mehr kann man mit der Gesichtserkennung auch nicht machen, oder? Nö, die ist nur für die ist nur so, die macht scharf und das hat sie wahrscheinlich eh schon gemacht und jetzt zeigt es halt an. Genau, so ist das. Ja, was noch? 5.1? Ja, nix, was irgendwie User großartig tangiert, oder? Doch, man kann Fotostream-Bilder löschen. Ach ja, richtig, ja. Ja. Und zwar auf eine ganz seltsame Art und Weise, weil man kann alte Fotostream-Bilder löschen, also die noch vor 5.1 gemacht worden sind, nur auf dem Gerät selber und es bleibt dann noch. Das heißt, man muss sie auf allen Geräten löschen. Und neu gemachte Fotos kann man auch von allen Devices löschen, von allen Devices aus. Muss das mit iOS 5 gemacht, 5.1 gemacht sein oder muss das ab jetzt gemacht sein? Das weiß man auch nicht. Das weiß man nicht genau. Also, so, naja, in den Release Notes, die ich gelesen habe, standen Fotos, die mit iOS 5.1 gemacht worden sind, kann man across the board löschen. Genau, also die kannst du wirklich hier auf, also wenn ich jetzt mit meinem iPhone ein Foto mache und dann auf meinem iPad das im Fotostream lösche, dann ist das auch auf meinem iPhone weg. Im Fotostream. Ja, ja. Das wäre so die Idee. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wunderbare Technik. Aber sollte jetzt mal gehen. Ja. Ja, ja, und was noch geht, aber ihr habt gesagt, das ist schon wieder uralt, dass ich endlich Pages im Querformat auf dem iPhone benutzen kann. Ich will es nur mal erwähnen, weil ich darüber mal geruntet habe hier. Ja, okay. Genau, ja. Es gab irgendwie halt auch für alles von Apple mehr oder weniger ein Update jetzt, dass es halt auch Retina unterstützt fürs iPad. Genau. Also so das ganze iWork-Paket für iOS, das iLife-Paket, sofern man davon iLife-Paket sprechen kann, es waren ja bisher nur zwei Apps, GarageBand und iMovie. Und irgendwie iBooks Author auf dem Mac ist auch geupdatet worden, dass man halt die Bücher machen kann und so Kram. Genau, Find My Friends hat ein Update bekommen. Genau. Oh, die hatte ich ganz vergessen, die Ach, ich nutze die noch ab und zu. Ich meine, ich habe extra deswegen auch, meinen Lockscreen gemacht. Man hat mich letztens darauf angesprochen, warum ich die nicht mehr nutze, und dann habe ich festgestellt, dass ich sie mal weggesynkt habe aus Versehen. Ach so, ja. Warum du da nicht mehr auftauchst. Ja. Ja, aber neu auch, wir waren gerade bei iLife, iPhoto. GarageBand hast du übrigens vergessen. Habe ich? Ja. Ich dachte, GarageBand und iMovie. Du hast eine andere gesagt, oder? Echt? Naja. Egal. GarageBand, iMovie, iPhoto? Ja, also war ja auch abzusehen, dass sie irgendwie iPhoto endlich mal machen, weil fehlte da irgendwie. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und jetzt ist da. Ja. Wobei ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, also ich bin mir nicht sicher, was das soll. Weil, also ich mag eigentlich die Foto-App auf dem iPad schon relativ gerne, gerade eben, weil die auch diesen Kartenmodus hat, wo du halt auf der Karte quasi so Pins siehst, dann wo deine Fotos gemacht wurden und so, den finde ich super, den Modus. Mhm. Und ansonsten fand ich die eigentlich ganz aufgeräumt an sich. Ja, und jetzt kommt halt dieses iPhoto, das zwar so, was Bearbeiten angeht, mehr Features kann und auch was irgendwie Sharen und Gedöns und so, das irgendwie vorher schon mal, bevor wir aufgenommen haben, habt ihr schon irgendwie Fotos hin und her gebeamt. Naja, wir haben Fotos gebeamt, interessanterweise. Ja. Man kann jetzt Fotos beamen zwischen Geräten. Aber so an sich, weiß nicht, irgendwie fühlt sich das Fotoding aufgeräumter an. Das iPhoto ist irgendwie so, Ja, es ist so ein bisschen ein seltsamer Hybrid. Also was es natürlich kann, ist Bilder bearbeiten, also Farbwerte korrigieren und Horizont drehen und beschneiden. Das Ganze nicht destruktiv. Also das ist schon auch so die Basisfunktion, die man sich ansonsten von anderen Apps geholt hat, kann man da benutzen. Sie hat auch diese Verwaltungsfunktion ein bisschen drauf. Hat da irgendwie den Nachteil, dass es natürlich die Camera Roll gibt, den Fotostream. Und dann das, was in iPhoto drin ist. Ja. Und so ein editiertes Bild ist dann erstmal in iPhoto drin, also die Editierung, und das Original ist in der Camera Roll weiterhin. Und dann kann man auch, also dann kann man auch wieder von Edited in die Camera Roll exportieren, was es auch wieder in Fotostream packt dann gleichzeitig. Das ist alles ein totaler Wust mit diesem gescherten System-Dings und so. Also ich würde mal davon ausgehen, dass in Zukunft iPhoto halt einfach diese Foto-App setzt. Nee, mit iOS 6 meinst du? Ja, mit iOS 6. Ja, aber dann verlangen sie doch jetzt nicht noch 4 Euro dafür vorher. Ja, weiß nicht. Aber so ist es auf jeden Fall kacke. Ja. Ja. Okay, bei den Verwaltungsgeschichten hat man halt hier so seine Alben, die man irgendwie rumsortieren kann. Auch kann man überhaupt neue Alben machen? Ja, ja. Okay. Habe ich schon geschafft irgendwie, weiß nicht mehr. Ja, also man hat so die Ansicht Alben, man hat die Ansicht Fotos, wo irgendwie alle Fotos, die da irgendwie drin sind, es alle? Das sind zu wenig. Der Fotostream ist da wieder nicht drin. Man versteht es schon wieder nicht so ganz. Dann die Events auch wieder anders. Und was neu ist, die Journals. Ja. Also man kann, mal abgesehen davon, dass man irgendwie Bilder editieren kann mit ganz schönen Editierfunktionen. Da kann man sich drüber streiten, wie schön die wirklich sind. Aber so die Basisfunktion haben sie auf alle Fälle und ist sinnvoll. gibt es ja diese Journals, und diese Journals kann man erstellen. Das läuft dann so ab, dass man Bilder auswählt aus beliebigen Ansichten, die man da vorher hat, und dann macht man daraus ein Journal, ja, was dann die, glaube ich, der Zeit nach der Zeit angeordnet darstellt, erstmal, wenn man es am Anfang immer anfängt, es zu erstellen. Und was es ist, ist eins oder mehrere Seiten von Fotos, und man hat so eine Kachel, so eine Struktur. Art Fotokollage irgendwie so, wo du halt mehrere Fotos irgendwie so auf eine Pinnwand quasi machen kannst. Genau. Bisschen Text auch dazwischen. So irgendwie Stickies auch irgendwie, also mit bisschen Fülltext noch dazu, dass man eine Geschichte erzählen kann. Aber so an sich ist es halt, ja. Im Prinzip die Mobile Mac Gallery oder Mobile Me Gallery mit bisschen anders. Ja, mit ein bisschen anders und eigentlich schon eine ganz nette Geschichte. Du kannst ja ein bisschen Fotoalbum machen halt eigentlich. Ein bisschen Fotoalbum zu einem Event, wo die Fotos alle mit Vollauflösung auch drin sind. Du kannst auch einzeln durchskippen und du kannst sie halt ein bisschen anordnen, ein bisschen Text dazu schreiben. Und das ist halt relativ, ich finde es schon relativ schick gemacht. Also es gibt auch pro Seite so ein Raster, das so 5 Elemente in die Breite sind und 5 nach unten. Also wenn man sich so ein Karo-Raster mit 5 großen Karos vorstellt, dann kann man eben in diesem Raster die einzelnen Fotos editieren und umarrangieren. Alles andere layoutet sich danach wieder so im Fluss. Und da kann man eben auch diese anderen Elemente hinmachen und dann eben mal schnell, weiß ich nicht, die 30 Urlaubsfotos zusammenstellen mit ein bisschen Text und dann das Ganze auf iCloud sharen. Ja. Ja. Das ist eigentlich so der Punkt, das, was ja schon mit MobileMe weggefallen ist, in irgendeiner Form eine Galerie zu haben. Diese Journals kann man auf iCloud packen und dann kann man einen Link durch die Gegend schicken, der Grütze ist, also von dem, wie der Link aussieht. Ja. Das hat so ganz... Da sind 3 verschiedene UUID-Strings drin und dann noch ein JSON-File. Ja. Ja, also ist schon... Das haben sie amtlich irgendwie noch nicht so geblickt, dass das nicht so okay ist, die interne Struktur von iCloud da zu exposen. Naja, haben sie gemacht. Vielleicht ändern sich das noch. Ich meine, ich habe es auch versucht, mal so als HTML zu exportieren. Also du kannst es Share to iTunes auch machen. Ah. Und dann kriegst du einen Ordner, wo das ganze Zeug drin ist. Und da gibt es auch Unterordner, die heißen Hotfix Nummer irgendwas, wo die ganzes JavaScript und CSS drin ist. Insofern kann es auch sein, dass sie das schon noch ändern. Naja, aber ich finde es ganz schön, also das finde ich ein ganz gutes Feature, endlich mal wieder eine Möglichkeit zu haben, direkt in eine Galerie zu exportieren von dem Gerät aus. Ja, also ich war vor 2 Jahren in Japan und habe da irgendwie auch mein iPad hergenommen, so um Fotos in mein extra damals aufgesetztes Blog dafür hochzuladen. Und da hätte ich, glaube ich, auch lieber so Fotojournals benutzt. Das wäre an der Stelle mindestens genauso gut gewesen. Ja, glaube ich auch. Jo, ansonsten ist es halt eine iLife-App. Ich hatte noch eine Geschichte, die ich interessant fand. So rein vom Interface her ist es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie hat diese Library-Optik mit, also die eigentlich so ähnlich wie iBooks, nur mit einem Glasregal an einer weißen Wand, ja, mit komischen Fotobüchern oben drauf. Es ist so ein bisschen fragwürdig von der Optik. Finde ich auch nicht so hübsch. Aber was ich interessant finde, ist ihr Hilfesystem, was ja inzwischen über die ganzen iLife-Apps mehr oder weniger hinweg geht. Das wäre doch endlich mal was man auch als Entwickler gerne haben wollte. Also es funktioniert so, es gibt fast überall so dieses Fragezeichen. Ja, so dieses Fragezeichen auf gelbem Grund. Wenn es ausgewählt ist. Also ansonsten ist es einfach so ein weißes Fragezeichen auf schwarz. Und dann gibt es lauter kleine... Tooltips mehr oder weniger zu den UI-Elementen, die man alle so wieder ausklappen kann für wieder so eine Browser-Ansicht, die restliche Hilfe enthält, also die Länge der Texthilfe. Und finde ich insgesamt eine ganz schöne Sache, vor allem auch, weil sie inzwischen Apps mit so einer Komplexität machen, dass man es braucht. Ja. Man braucht eine Erklärung in irgendeiner Form. Es ist nicht mehr so wie die eingebauten Apps, dass man das einfach benutzen kann, sondern ich muss jetzt gucken, was dieser komische zeigt das Originalknopf macht, weil das ist so eine Ecke von Papier mit unten drunter was anderem. Habe ich keine Ahnung, dass das Show Original heißt und so. Und dann kann ich über diesen Hilfeknopf das eigentlich relativ schnell rausfinden und mit den weiterführenden Links das auch. Also das als Framework eingebaut ins System fände ich super für ein bisschen komplexere Apps, dass es auch bei allen gleich aussieht. Ja, und dass nicht wieder jeder seinen eigenen Schmuh macht. Jo. Würde ich auch begrüßen, wenn wir das auch als API bekämen. Genau. Ja, aber das ist es im Prinzip dann auch gewesen in Sachen, oder? Nee, wir haben noch neue Features von dem alten Kram, oder wollen wir da? Ja, kann man ein bisschen drüber gehen. Also es gab bei GarageBand auch ein Update, kann man jetzt eine Jam-Session machen. Du hast das vorher ausprobiert? Ich hab's vorher ausprobiert. Die Jam-Session heißt dann mehr oder weniger, dass man eben das, was wir gemeinsam spielt, aufzeichnen kann gleichzeitig. Mhm. Also es ist so, man kann sich man muss übers lokale Netz, glaube ich, sich sehen. Vielleicht geht's auch über Bluetooth-Pan, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Und dann kann man halt an mehreren Geräten gleichzeitig spielen. Das Audio muss man irgendwie so mixen, also entweder irgendwann eine Anlage anstecken oder halt einfach einen Lautsprecher benutzen und dann hat man halt so ein Recording von allem, was so passiert ist. Genau, also was wir im Prinzip halt machen, ist irgendwie sich auf einen gemeinsamen Zeitpunkt einigen, erstmal übers Netz und dann jeder nimmt auf, was bei sich gespielt wird und zum Schluss wird dann erst quasi die Spuren werden dann erst ausgetauscht zum Schluss. Genau, also so und dann gab es noch, also ich glaube, irgendein Instrument ist noch dazugekommen und natürlich Retina. Und Noten editieren und Gedöns. Genau, Noten editieren gab es, glaube ich, auch noch nicht. Das ist also, wenn das jetzt wirklich neu ist, dann macht es einiges aus, dass man es besser benutzen kann. Und auch neu, schöne Grüße nach Berlin, Soundcloud Sharing. Soundcloud Sharing, ja. Jetzt eingebaut. Jo. Ja. Und iMovie kann jetzt auf Trailer wie auf dem Mac. Genau. Auch ganz wichtig, da haben sie irgendwie die ganze Tech-Journalie erstmal drei Minuten mit Geburtstagsvideos getrollt, mehr oder weniger. Wie das auf Twitter so schön beschrieben wurde. Ja, und was hast du für Fotostills? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es gibt jetzt eine Geste, dass man aus einem Film jetzt einfach dieses eine Foto rausnehmen kann und das jetzt länger stehen lassen kann. Okay. Ja, das war cool. Bisher, glaube ich, nicht easy zu machen. Ja, aber alles so kleine Updates, die halt jetzt im Zuge von dem Retina-Update mitkommen quasi. Ja, und dann haben wir alles. Was so diese Keynote anging. Ja, das Monster-Event abgehakt. Wir haben uns alle eins gekauft. Ja. Ja. Wie wir halt so Fanboys sind. Wie fandet ihr denn die Keynote an sich? Also, ich fand die erstaunlich gut, muss ich sagen. Also Tim macht definitiv einen guten Job. Teilweise hat er so ein bisschen awkward, aber das war Steve auch ab und zu. Also wir nennen ihn Tim und nicht den Koch, wie Tim ihn nennt. Der Koch? Nee. Tim ist Tim. Tim Cook. Ja. Verwirrend. Jetzt ist es zweimal Tim und einmal Cook. Das ist sehr verwirrend. Ja, na, aber ich finde, der macht einen guten Job eigentlich. Der hat sich da jetzt ganz gut eingegroovt. Fand ich auch so insgesamt. Das lief auch recht reibungslos. Also es war bis auf einen Versprecher, der ein Ding mit Dual Channel gemacht, also Dual Carrier gemacht hat statt Channel. Aber ja, das ist so kleine. Ja, ist mir aufgefallen. Die ist nicht wirklich wichtig. Es war nicht irgendwie langweilig. Es war nicht. Und ich bin auch erstaunt, wie gut Phil mittlerweile, also Phil war ja nie schlecht wirklich, aber Phil wirkte immer so klein gegen Steve, so, und das ist jetzt irgendwie so, es hat sich so ein bisschen ausnivelliert, so, Phil wirkt jetzt nicht mehr so als Comic Relief zu Steve, sondern es hat so jetzt irgendwie, nehme ich jetzt ernster als vorher, ja. Keine Ahnung warum. Ja, insgesamt so solide und gut. Kann man nach wie vor mit Freude angucken. Ja, finde ich auch. So als Produktannouncement. Können sich die anderen noch gut hinter verstecken. Ja. Oder was lernen. Ich würde gerne auch von anderen so Produktannouncements anhören, die mir gut gefallen. So, das, was mir am besten gefallen hat, war da eigentlich immer noch das zum Palm Pre damals. Das habe ich gar nicht gesehen. Und also das war noch verhältnismäßig gut. Ansonsten ist es immer so, technische Daten um die Ohren hauen oder intelligente Kühlschränke. Ja. Jo. Gut, das dann dazu. Dann kommen wir noch zu den wichtigen Politthemen diese Woche. Es begab sich an einem Abend, ich weiß gar nicht mehr, war es ein Dienstagabend oder war es ein Freitagabend? Ich glaube, es war der Freitagabend, oder? Egal. Das aus Berliner Kreisen ist auch schön. Das passt auch gut an der Stelle. Nee, ich wollte eigentlich Kreise sagen. Es ist so, Stimmen gab so, übrigens, das Leistungsschutzrecht kommt dann. Ja, wer hätte es für möglich gehalten? Also im Grunde drohte das ja jetzt schon die ganze Zeit, denn das Leistungsschutzrecht ist im Koalitionsvertrag zwischen Union und FDP verhandelt worden. Steht das da wirklich drin? Das steht da eigentlich nur drin. Also ich dachte, steht nur drin, dass Verleger online nicht schlechter behandelt werden dürfen als offline oder so. Also daraus jetzt das Leistungsschutzrecht abzuleiten, ist möglich, aber jetzt nicht zwingend, oder? Da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Egal. Kann auch sein, dass Leistungsschutzrecht tatsächlich drin steht. Aber ja, auf jeden Fall, das wurde jetzt nochmal bestätigt aus Regierungskreisen, das wird kommen. Ja, es gibt noch keinen Referentenentwurf, soweit ich weiß, aber der kommt dann auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich gehofft, dass es begraben ist. Nach all den Fehlschüssen dieses Jahr und letztes Jahr und vorletztes Jahr war mir nicht klar, dass sie das tatsächlich auch noch in Angriff nehmen wollen. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die da jetzt Verbindungen zu der Kampagne gegen Wulff ziehen. Da weiß ich jetzt nicht, wie das... Das ist ein bisschen arg verschwörungstheoretisch jetzt gerade. Also kann natürlich auch sein, aber... Also sie haben ja auch noch andere Lieblingsthemen jetzt verhandelt, so wie den Bahnschutzarrest, der jetzt kommen soll. Okay. Das ist ein bisschen untergegangen. Nein, also das Leistungsschutzrecht, vielleicht sollten wir es trotzdem ganz kurz nochmal... Können wir es mal umreißen, ja. Nochmal zusammenfassen. Die Verlage sollen entschädigt werden. Ja. Und zwar dafür entschädigt werden, dass es Aggregatoren gibt, die sozusagen sammeln, welche Artikel gibt es im Netz und dann auf diese Artikel verweisen. Ja, wobei ich glaube gar nicht, dass das Problem die Aggregatoren per se sind, sondern einfach nur so diese, die haben unsere Inhalte und machen damit irgendwas. Also das, ich glaube, du musst da nicht mal aggregieren, um da drunter zu fallen. Aber das ist eben ja, das kann natürlich sein. Also da wissen die Details wissen halt wir jetzt alle. Nicht, das prominenteste Beispiel ist halt irgendwie, Google soll dafür zahlen, dass sie einen Bildartikel referenzieren. Ja gut, aber es geht ja so offensichtlich um Google News und nicht um Google selber. Genau. Weil bei Google selber werden die Artikel natürlich auch verlinkt. Ja. Das ist die Frage, ja, ob man da dann die Unterscheidung macht oder nicht. Ja, aber ob das auch gilt. Ja. Jedenfalls, der Gedankengang ist wohl so, ich schreibe einen Artikel, den stelle ich ins Netz und jetzt kommt jemand, der hat eine Idee, nämlich einfach zu gucken, welche Artikel gibt's im Netz und darauf zu verlinken und Werbung zu schalten oder auch nicht. Ich meine, Google News schaltet keine Werbung, aber Riva zum Beispiel finanziert sich ja auch nicht über Werbung momentan. Also man kann sich vorstellen, dass es auch über Werbung finanziert werden kann. Also auf jeden Fall gibt es Seiten, die Geld verdienen und das tun. Ja, genau. Es gibt gewerbliche Seiten, was auch immer man dann unter gewerblich definiert. Genau, und dann denkt man sich, wenn ich jetzt keine Artikel hätte im Internet, dann könnten die das nicht tun und nicht Geld verdienen. Also es ist im Grunde sowas, so eine Third-Party-Industrie, wo man sagt, ich muss doch an meiner Third-Party-Industrie profitieren. Ja, genau. Es ist so ein bisschen wie Netzneutralität nur für Texte. What? Nee, das wird zu kompliziert. Genau, also da hat sich eine Industrie um mich herum gebildet, von der ich nicht profitiere. Hä, das geht doch nicht. Stimmt. Und zwar direkt finanziell profitiere, weil natürlich profitieren die Verlage davon, dass User ihnen zugeleitet werden. Mhm. Jetzt ist der ganze Gedankengang ein bisschen komisch. Ja, also das ist ja so das Hauptproblem, das ich auch sehe. Es ist erstens mal schwer nachzuvollziehen, warum die jetzt überhaupt Geld wollen. Ja, also für mich. Und zweitens dann so, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, also das Problem ist in der ganzen Geschichte auch, es gibt da noch keine konkreten Vorstellungen, wie das überhaupt gehen soll. Ja, es gibt keinen Entwurf, es gibt keine Aussage dazu, was man sich dann so vorstellt, was gerecht wäre an der Stelle, was als Entschädigung da okay ist. Ja, es ist, ja. Also es gibt verschiedene Faktoren, die es für mich sehr suspekt machen. Erstens, die Einschränkung der Gruppe, die berechtigt ist, Geld zu empfangen. Ja. Das müssen nämlich Verlage sein. Ja. Also Presseerzeugnisse. Was ist ein Presseerzeugnis? Vor allem, wenn es im Internet stattfindet. Ja, der Witz ist, warum ist jetzt ein Blog, das redaktionell betreut wird natürlich, keine Zusammenstellung von Pressetexten, die redaktionelle Leistungen erbringen, und ein traditioneller Verlag, der im Internet das tut, ist dann plötzlich ein Presseerzeugnis. Also wo ist da die Grenze? Warum überhaupt so diese Unterscheidung zwischen dem Online-Bereich und dem alten Offline-Bereich? In Anführungszeichen, warum müssen die Verlage aus der alten Welt jetzt noch in die neue Welt hineingefördert werden? Ja, also ich verstehe nicht, warum diese... Hat sowas von anderen Subventionen auch, oder? Ja. Ja, es ist so der Kohlepfennig für Springer. Ja, aber es ist ja nicht immer. Nee, der Kohlepfennig wäre, wenn du für jede jedes Druckerzeugnis noch Geld bekommen würdest. Ja. Aber nicht, wenn du für deine neuen Leistungen Geld bekommst. Ja, also das ist einfach total irre. Interessant ist ja auch, dass sie dann wirklich eine Verwertungsgesellschaft nochmal da hinstellen wollen. Also nochmal so irgend so eine GEMA im Endeffekt aufbauen, hinmachen. So eine extra Gesellschaft, die dann nochmal dazwischen steht und die auch irgendwie sicherstellt, dass der Urheber auch was kriegt oder sowas. Keine Ahnung. Also es gibt dann nochmal so eine komplette Abrechnungsbehörde dazwischen. Naja, die auch wieder Geld frisst. Für Galapopis-Beträge, weil ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, wenn es nicht. Aber die Frage ist, wo hast du das jetzt gerade her und ist das überhaupt schon Gegenstand der aktuellen Debatte? Und also das war jetzt FAZ-Artikel. Okay. Ja. Aktueller. Also erstens, du hast eine Zielgruppe oder eine berechtigten Gruppe, die so relativ willkürlich einfach jetzt mal so erfunden wurde. Zweitens, die Leistung, die geschützt wird, ist eine Leistung, Dinge zusammenzustellen. Werke zu vermitteln. Ja, Werke zu vermitteln. Also da ist das Beispiel, ich stelle mir ein Programm zusammen oder weiß ich nicht, in einem Restaurant ein Menü zusammen. Mhm. Ja, und dann gibt es eine App, die mir sagt, in welchem Restaurant ich welches Essen essen kann. Dann wäre das so eine Werkevermittlung. Also ja. Also was ist das überhaupt, die Leistung, die da machen? Dass redaktionelle Bearbeitung von Texten natürlich eine Leistung ist, das ist klar. Aber die wird, also warum sollte dann Google dafür bezahlen, dass ich redaktionelle Arbeit mache? Okay, also mich stört auf der einen Seite, es ist sehr willkürlich die Gruppe, die begünstigt wird. Ja. Zweitens, es ist sehr willkürlich die Gruppe, die belastet wird. Ja. Denn es soll ja mannigfaltige Ausnahmen geben, damit die Netzszene nicht aufschreit. Ja, das ist eben auch so. Also momentan wird halt gesagt, so ja, aber keine Sorge, das gilt ja eh nur für Google. Ja, aber ich will, es fehlt einfach noch auch an Substanz. Ja, so, es gibt momentan eben nur Spekulationen und das könnte man doch so machen, aber es ist halt irgendwie auch. Außer wir machen das jetzt, ist ja noch nichts Konkretes gesagt worden. Also es dauert schon auch noch ein bisschen, bis da irgendwie dieses konkret in irgendwelche Rechtsgrundlagen gegossen wird, oder? Also das. Naja, jetzt muss halt Springer erstmal das Gesetz fertig schreiben und dann muss es durch den Referentenentwurf durch und dann abgenickt. Ja, also. Dann drittens, diese beiden Gruppen haben eigentlich wenig miteinander zu tun. Ja. Die eine soll der anderen aber Geld zahlen. Okay. Wo ziehe ich die Grenze? Also wann, also Privathaushalte sollen ja nicht oder nicht gewerbliche Seiten sollen ja nicht belastet werden. Hm. Es kann eine große Rechtsunsicherheit dadurch entstehen, die und Rechtsunsicherheiten verhindern immer, dass Dinge gemacht werden. Ja? Weil dann macht man es halt im Zweifel lieber nicht. Ja. Es gibt genug Blogs, die irgendwie abgemahnt worden sind wegen irgendwelchen Sachen, wo sie gar keine Gesetze übertreten haben, aber es halt zweifelhaft war. Hm. Und die hören dann halt im Zweifel auf, ja. Weil die haben keinen Bock, dann verklagt zu werden, weil irgendjemand im Forum einen Artikel gepostet hat. Exakt. Also Rechtsunsicherheit ist scheiße, selbst wenn es keine Unsicherheit gibt, sondern der Aufwand zu groß wird, sich zu informieren, ja. ob also was jetzt wie gilt. Ja. Verhindert das Innovation? Ja, oder die Konditionen sind halt einfach so scheiße. Ja? Stichwort GEMA und Podcasts. Ja, oder auch, ja. Oder auch andersrum, YouTube und GEMA. Da ist ja auch ständig die Konditionsfrage. Irgendwie YouTube will nicht genug zahlen, GEMA oder GEMA hat noch keine tollen. Irgendwie einigen sie sich nicht und dann ist halt kein Content da. Ja? Ja. Das ist eigentlich so, wenn es um den Content geht, kann sich der Content das auf Dauer nicht leisten und ist eher im kleineren Hebel und drückt. Also ich weiß nicht genau, was die Verlage damit gewinnen. Es ist ja, so. Das ist, glaube ich, auch so mein Hauptproblem. Ich verstehe nicht, was das Endgame ist dafür. Weil, jetzt mal ehrlich, wenn Google News morgen sagt, so hier, wir durchsuchen jetzt nur noch DPA-Meldungen, ja, dann ist da nicht viel Unterschied. Also es ist an sich nicht viel Unterschied und die merken es wahrscheinlich gar nicht mal und der Unterschied ist, dass die Klicks nicht mehr durchkommen auf die eigentliche Spiegel Online oder whatever Seite. Ja. Weil ich glaube nicht, dass da gezahlt wird dafür. Also es gibt die ganze Infrastruktur auch nicht her, finde ich. Das nächste Problem, jetzt River zum Beispiel, ja. Mhm. Die könnten ja sagen, okay, wir verlinken keine Printprodukte mehr. Ja. Aber wie stelle ich denn fest, was jetzt ein Printprodukt ist und was jetzt ein Blog ist? Muss so drei Hashmarks reinmachen. Nee, aber also es gibt natürlich tausende Sachen an diesem spezifischen Gesetz zu kritisieren, in der Ausformulierung, welche Auswirkungen es hat. Hm. Ich finde aber die Grundvoraussetzung dieses Gesetzes schon so absurd, dass es für mich nicht diskutierbar ist. Das ist einfach so, das sprengt so meinen Kopf, dass ich nicht begreife, wie man das vorschlagen kann. Ja. Also völlig unabhängig davon, wie jetzt die genaue Ausgestaltung sein wird. Und das Dritte, was ich noch dazu sagen wollte, und das setzt wirklich dem Ganzen die Krone auf, da ist ja Peter Altmaier, unser toller Twitter-Liebling, Vorreiter davon, jetzt wird wieder Beweisumkehr gemacht. Das heißt, wir sollen dem jetzt sagen, warum sein Gesetz scheiße ist. Natürlich. Anstatt, dass er jetzt mal sagt, begründen kann, das muss sein. Aber das ist doch ein charmanter Entwurf, den man jetzt diskutieren muss. Und ich fühle mich mittlerweile, als würde uns die Politik dauernd dedossen. Wir können überhaupt keine eigenen kreativen Vorschläge machen oder Alternativen entwickeln, weil die ganze Zeit ist irgendwas. Die ganze Zeit wird man mit schwachsinnigem Zeug zugemüllt. Ja, so und ich frage mich, ob die überhaupt noch denken, dass sie solche Sachen durchbringen oder ob sie einfach sagen, okay, jetzt ist ACTA rum, jetzt müssen wir auch mal wieder was, die Leute zu beschäftigen. Ja, das, also manchmal hat man schon den Eindruck, dass es einfach nur um Beschäftigung geht. Also wenn man den Gedanken verfolgt, wäre dann durchaus interessant, was in der Zeit, wo die Beschäftigung dann stattfindet, anderes passiert. Ja? Also ob wir da nicht zwischen ACTA und sonst irgendwas ein paar Sachen durchgewunken bekommen haben, die wir gar nicht mitbekommen haben. Ja gut, da ist jetzt auch wieder viele, viele Sachen so in der Pipeline, die dann so in ein, zwei Jahren erst wieder aktuell werden, Handelsabkommen. Also uns wird das nicht ausgehen mit den Themen, aber das ist halt echt. Ja, also wer sich da noch weitergehend informieren möchte, dem sei auf jeden Fall das Logbuch Netzpolitik empfohlen. Ja, das ist sehr schön dazu. Die haben sich da mittlerweile sehr schön eingegroovt und haben auch einen sehr fähigen Gast zum Thema eingeladen in der letzten Sendung. Nämlich den Philipp Otto von iRightsInfo. Und die erste halbe Stunde geht im Prinzip nur über Leistungsschutzrecht. Und da wird dann auch nochmal, sofern es die Details zulassen, ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Aber es ist eben auch noch nicht so viel Substanz da. Ja, aber ihr solltet euch bewusst sein, das anzuhören, da wird einem übel. Ja, also, also alleine denke, was auch an Konsequenzen, denke, den Leuten ist jetzt eh schon schlecht. Also insofern. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, wird uns begleiten in Zukunft, wenn wir noch viel Spaß haben mit. Juhu! An der Stelle schalten wir einen Gang zurück und hören uns die Audiokommentare für diese Woche an. Und wir fangen wie immer mit dem ersten an. Hallo zusammen, ich würde gerne meine App nutzen, aber die App hat eine iOS-Version, die größer ist als die von meinem iPod. Und ich wollte fragen, ob man das irgendwie umgehen kann über Stadia oder die Datei vorher bearbeiten. Danke, ja, danke. Und immer weiter. Ich glaube, die Frage ist, kann ich eine iOS-App benutzen, wenn die sagt, ich bin ab iOS 5.0, kann ich die dann auch auf iOS 4 irgendwas benutzen? So, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Und du guckst so entgeistert gerade. Das geht natürlich, es geht nicht, ja, weil die App verlässt sich halt irgendwie auf Schnittstellen und APIs, die es in iOS 4 noch nicht gab. Und da kann man noch so viel hacken und sonst was machen. Das geht halt nicht. Ich hätte kurzzeitig gedacht, er hat einen 8 GB iPod und eine 9 GB App. Ja, das dachte ich auch beim ersten Mal hören, aber okay. Ich glaube eher, dass es. Nee. Ja, okay. Glaube nicht. Also man kann natürlich als Entwickler auch einstellen, diese App ist geeignet ab iOS 4 und das gar nicht benutzen, die Sachen. Ja. Aber selbst dann hast du ein Binary und kannst irgendwie die Informationen nicht daraus. Nee, man hat selber nicht die Möglichkeit, da was auszuprobieren, ob das vielleicht gehen würde, und in den meisten Fällen würde es einfach nicht gehen, sondern abstürzen. Hm. Weil es auch gar nicht entsprechend vorbereitet ist, das Binary. Ja, ist ein Problem mit so Updates, und ist auch so, wenn eine alte Version mal gelaufen ist, dann die gut festhalten. Immer schön Time-Machine-Backups machen und da die wieder raussuchen, weil die alte wird immer weiterhin laufen, aber wenn es ein Update gibt mit der neueren Version, kann es passieren, dass du es über iOS, über iTunes dir die neuere Version drauf lädst und dann machst du deinen iPod mal platt, weil, tja, will man mal frisch machen, neu starten, und dann kommst du halt nicht mehr an das Ding ran. Yep. Oder vielleicht über den App Store in irgendeiner Form, aber ich glaube nicht, dass die alte Version vorhalten. Falls da jemand Erfahrung hat, kann er mal einen Hörerkommentar machen. Ja. Fände ich interessant, weil die Situation ist schon unangenehm. Also auch für unsere Entwickler. Ja, wir würden gerne mal so irgendwo so einen Cut machen. Und da ist die Frage, wie viele Leute verärgert man damit, weil die Experience von Apples Seite so scheiße ist. Das ist in der Tat eine sehr suboptimale Lösung, die da momentan vorherrscht. Ja. Hallo, liebes Fanboys-Team. Ich mag euren Podcast wirklich sehr. Aber jetzt hätte ich mal gerne eine Meinung zu einem Thema von euch, von den Fanboys. Und das Thema ist Windows 8. Also ich will jetzt hier keine Lästerstunde zu Windows 8 ausrufen, aber dennoch ich mag es überhaupt nicht. Ich finde einfach, das mit den Kacheln gehört eigentlich komplett auf dem Tablet. Entweder vertut sich Microsoft da ein bisschen oder sie machen auf einmal einen ganz neuen Computer. Vielleicht habe ich auch nur Angst vor Veränderung, doch ich finde das ganz komisch, wie Microsoft Windows auf einmal auch von den Funktionen beschneidet und alles. Für mich irgendwie gehört das gar nicht zu einem richtigen Computer. Ich bin zwar auch natürlich ein Fanboy von Apple und mag Mac sehr gerne und deswegen gucke ich so auf Windows ein bisschen anders. Aber trotzdem finde ich Windows 7 nach wie vor ganz gut, aber mit 8 verstehe ich gar nicht wirklich, was sie damit wollen. Ich fände es mal toll, eure Meinung zu dem Thema zu hören, weil ihr dazu noch nicht so viel gesagt habt. Das war's von mir, dem Till aus Aachen. Vielen Dank für den tollen Podcast jede Woche. Ja, Dankeschön. Und tschüss. Ich denke, dass wir nicht viel dazu gesagt haben, liegt vor allem daran, dass wir wenig Ahnung davon haben, oder? Nee, ich habe hauptsächlich Berichterstattungen verfolgt und mal ein paar Videos angeguckt und eigentlich auch wenig Interesse haben, sagen wir mal so. Ja, also ich habe keinen Windows-Rechner. Ich werde mir auch mit Windows 8 keinen Windows-Rechner zulegen. Ich brauche nicht noch eine Technikplattform. Das ist so mein Ding daran. Und so wirkliche Erfahrungen so mit Windows 8 mal anfassen oder installiert haben, habe ich auch nicht. Ja. Ich habe nun auch nur diese Außenperspektive von Microsoft versucht jetzt da irgendwie so ein Riesending zu bauen aus Tablet-Betriebssystemen und PC-Betriebssystemen und das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, aber das ist auch alles nur angelesenes, sehr gefärbtes Wissen und Wissen ist da sehr relativ an der Stelle und deswegen, weiß nicht, konkret, also, es interessiert mich halt auch irgendwie gar nicht mehr. Also mich interessiert jetzt auch nicht groß, also wobei ich sagen muss, so was ich schön finde, ist, dass ich zumindest so diese Metro-Seite von Windows 8 als gelungenen Aufräumversuch verstehe. Ja, also so, das ist mal wieder was anders machen und nicht komplett gaga anders machen, sondern so eben für so ein Tablet und Touch-Situation was gut machen und wieso nicht auch so nutzen. Für Microsoft-Verhältnisse finde ich's echt einen erstaunlich geglückten Ansatz, der auch jetzt schon in einem Zustand ist, der wohl schon so recht gut funktioniert. Also in der Vergangenheit war das immer so, wenn man so eine Vorversion von was von dem Windows hatte, dass es ziemlich Haken und Ösen hatte überall, aber die Metro-Seite scheint wohl echt schon sehr gut funktionieren jetzt, gerade mit der letzten Beta, die da rausgekommen ist. Man muss den Stil halt mögen. Ja, was man halt so liest, gerade auf dem PC, ist diese Metro-Schicht halt relativ dünn. Also da kann man halt so ein bisschen was machen mit Metro, aber man ist dann doch wieder relativ schnell so auf dem Unter-Metro, ja, so dem, was man jetzt so als Windows 7 kennt. Und das fühlt sich vermutlich so ein bisschen disconnected an, ja, aber keine Ahnung. So. Anantech hat irgendwie gerade einen 19 Seiten langen Artikel gepostet zu Windows 8. Da kann man sich sicher fundiertere Infos holen als bei uns. Ja. Hallo liebe Fanboys, hier ist der Manuel aus Göttingen. Ich habe mal zwei Fragen zum Thema Podcasting und hoffe, dass ihr mir da weiterhelfen könnt. Die erste wäre bezüglich eures Rausschmeißers. Das macht ihr ja am Ende jeder Folge und da frage ich mich immer so, auf welcher Rechtsgrundlage? Fragt ihr die Künstler da vorher oder nehmt ihr die euch einfach, weil das sind irgendwie so YouTube-Songs oder ja, wie läuft das? Meine zweite Frage ist, ich mache selber so einen kleinen Podcast seit gut eineinhalb Jahren und wird da gerne die Serverkosten so ein bisschen wieder rausbekommen. Wir haben deswegen Flatter-Button und machen auch so ein bisschen Trade-Doubler. Und ich würde da zusätzlich jetzt noch gerne so ein bisschen Werbung machen. Und da frage ich mich, wie viel Geld darf ich einnehmen, bevor ich irgendwas in Richtung Steuern machen muss? So Steuernummer oder sowas. Ich habe davon jetzt mal gar keine Ahnung und hoffe, dass ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könnt. Sonst toller Podcast. Mach weiter so. Vielen Dank. Ja, Rausschmeißer ist alles schrecklich illegal. Oder zumindest eine Grauzone. ich versuche halt jetzt da nicht irgendwie Justin Bieber und Lady Gaga zu spielen, weil das wäre dann definitiv irgendwie ein bisschen viel. Aber so im Regelfall im Regelfall ist es irgendwie so Musik, die zumindest, von der man annehmen könnte, sie wäre CC Attribution License. Ja, so meistens steht es dann nicht, meistens ist es das nicht wirklich, ja, aber immerhin so, ist halt so ein YouTube-Video, man linkt dahin, man spielt es auch ab gleichzeitig. Ganz legal ist das sicher nicht, aber so, ja, sei mutig. Das ist, glaube ich, die Aussage, die ich dazu mache. Und im Zweifelsfall bin halt ich der den Kopf weg hinhält. Und so ist das halt. Ja, genau. Und zum Versteuern von Flatter-Einnahmen? Ich kann da nur immer Tim zitieren. Flatter-Einnahmen muss man genauso versteuern wie alles andere auch. Genau, und zwar, wenn die eingehen. Wenn die eingehen, ja. Kann sein, weiß ich nicht. Auf dem virtuellen Konto. Ja. Ist auf dem virtuellen Konto, nicht auf deinem Konto, genau. Oder erst bei der Einnahme. Richtig. Okay. Ja, und alles andere macht bei mir der Steuerberater, deswegen keine Ahnung. Ja, sehen halt Einnahmen. Ja. Ja, werden ganz normal versteuert. Mit Mehrwertsteuer, ne? Ja, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Nein, aber Tim hat da, glaube ich, auch in seinem Podcast drüber geredet. Mehrwertsteuer hat was damit zu tun, wie du es wiederum vom Flatter bekommst. Oder wie es Flatter. Achso, Mehrwertsteuer ist ja, das ist ja Ausland wieder und Ausland. Nicht unbedingt Ausland, aber es hat damit zu tun, wie es jetzt davon kommt und da ist auf der Abrechnung von Flatter ist wiederum Mehrwertsteuer ausgewiesen oder nicht. Und dann geht es danach wieder irgendwie weiter. Also die Geschichte ist, du hast dann auf alle Fälle Einnahmen und ob du diese Einnahmen, ob du dafür ein Gewerbe brauchst oder nicht, musst du dich je nach deiner Situation erkundigen. Also ganz vieles so als Dienstleistungs Einzelperson einfach machen, ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist, was genau und also ich habe zum Beispiel lange Zeit während des Studiums einfach als Dienstleistung Programmierarbeit gemacht, ohne dass ich ein Gewerbe hatte. Wussten nicht viele, dass das so geht, aber geht so. Ja. Kommt dann immer darauf an, ob man die richtigen Fragen bei den richtigen Leuten stellt. So. Aber es sind auf alle Fälle Einnahmen und ja, du musst sie versteuern, wenn du Einnahmen versteuern musst. Ja? Die Metaebene sagt im Chat, es gibt eine Medienradiosendung zu Flatter, in der Tim eben auch das sagt. Aber wir wären da grundsätzlich schon mal so ganz auf einer richtigen Schiene. Gut. Der hat zumindest nicht ganz falsch Blödsinn erzählt, das ist ja auch schon mal was. Danke, Herr Nichtkoch. Hallo Fanboys, ich habe nur 3 Minuten Zeit, deshalb muss ich mich jetzt beeilen. Dankeschön für den Podcast, ihr seid toll und so weiter. Bla. Jetzt ist mir aufgefallen, ihr habt kein Explicit Tag bei euch, wenn man bei iTunes euch sucht. Und mir ist aber aufgefallen, dass ihr manchmal, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das ein oder andere Wort, was jetzt nicht extrem schlimm ist, aber ein Wort eben sagt, das halt vielleicht nicht unbedingt doof oder blöd ist, sondern halt eben ein bisschen heftiger. Da ich selbst einen Podcast mache und den jetzt explicit getaggt habe, da es schon mir schwerfällt, 3 Minuten lang jetzt hier keine Fäkalsprache zu benutzen, habe ich da einfach mal jetzt einen explicit Tag reingemacht. Muss man das gar nicht machen? Oder was hat denn das genau für einen Hintergrund eigentlich? Wisst ihr das? Oder könnt ihr da irgendwas dazu sagen? Das würde mich mal interessieren. Und wenn wir schon bei Fäkalsprache und bei Kraftausdrücken sind, dann möchte ich nochmal gerne auf die PlayStation Vita zu sprechen kommen, die in der letzten Folge ja auch ein bisschen was abgekriegt hat von euch, zu Recht, wie ich leider nur sagen kann. Der Smarty-Browser ist aber ganz schick, wenn die Icons wenigstens ein bisschen Anti-Alias irgendwie haben würden oder Anti-Alias oder wie es auch immer heißen mag, ich weiß es nicht, jedenfalls da Kantenabstumpfung an der Seite. Ihr wisst ja, was ich meine. Was mir noch aufgefallen ist, ist dieses Touchpad auf der Rückseite. Da sind ja so 2 Kugeln, links und rechts. Und die Leute von Sony wollen anscheinend wirklich, dass man die Konsole so hält, wenn man jetzt nicht hinten dieses Display benutzen möchte, also diesen Touch-Hintergrund, dass man das wirklich an diesen beiden Kugeln anfasst. Also ich habe es mal probiert, es ist eine Katastrophe. Es ist so schlecht. Ich wollte jetzt das Wort nicht sagen, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das explizit da, ne? Weiß ich ja nicht. Ja, jedenfalls ist das ein bisschen blöd und man kommt aus Versehen manchmal dann dran, bei FIFA zum Beispiel. Man kann es aber dann lustigerweise ausschalten und das ist genauso toll, wie wenn man eine 3DS benutzt und da auch halt eben den 3D-Effekt wegmacht. Wobei das halt eben noch was ist, was natürlich mit Kopfschmerzen und Augen irgendwas zu tun haben könnte. Aber das hat halt einfach nur was mit hirnrissiger Quatsch zu tun. Also das hinten, das bringt nichts. Hinten das Teil, das finde ich total bekloppt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie anständig funktionieren soll. Es hat bei keinem Spiel funktioniert, das ich ausprobiert habe. Naja, Ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Danke nochmal. Und jetzt kommt noch kurz Werbung. Wenn ihr die nämlich rausmachen wollt, dann könnt ihr die nämlich rausmachen. Deshalb habe ich es extra am Schluss gemacht. Ich mache einen Fotopodcast mit einem Kumpel von mir zusammen. guyswonecam.de, wenn ihr mal reinhören wollt. Ja, der ist hoffentlich explizit getaggt, der Fotopodcast. Ich wollte gerade sagen, also bei dem Titel erwächst du schon Erwartungshaltungen von expliziter Natur hoch 10. Ja. Ja. Aber wir sind nicht explizit und das hat auch ganz einfache Gründe, nämlich, dass ich es Blödsinn finde. Ja, also dieses Explicit Tag ist in der Hauptsache eben für Amerika da, ja, dass irgendwie Apple sagen kann, hier, die machen hier so freiwillige Selbsteinordnung und wenn die FCC mal kommt wegen irgendwie den 6 bösen Wörtern, die eben gesagt werden, dann ist zumindest mal Apple nicht schuld. Ja. Mhm. Aber hier für Deutschland macht das total überhaupt gar keinen, also es ist passt nicht, ja, und man kann hier im öffentlichen Rundfunk auch Scheiße und Ficken sagen und warum soll man es dann nicht im Podcast sagen dürfen? Ja, also ich verstehe nicht, warum man das jetzt als explizit markieren sollte. Ja. Also kannst du ja jetzt mit B wie Podcast. B wie Podcast, genau, wir sind FSK P wie Podcast. Ja. Naja, also wenn du einen englischsprachigen Podcast machst, der hauptsächlich in Amerika konsumiert wird, wird es wahrscheinlich schon wieder relevant in irgendeiner Form. Ja. Aber jetzt so für deutsche Podcasts, ich meine, ja, man darf jetzt ja so gut wie alles. Also als das, was man nicht darf, ist sowieso das Problem, dass man es deswegen nicht darf, weil es dann irgendwie entsprechend mit Anwälten verfolgt wird und dann hilft es auch nicht, dass man vorher gesagt hat, man ist explicit, wenn man irgendwie komplett verunglimpft. Als ich angefangen habe zu podcasten, da habe ich irgendwo gelesen, du musst das angeben. Du musst das angeben. Also ja, von Apple. Aber natürlich steht da in Apple drin, irgendwie so hier, so mal. Nee, so verpflichtend, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so verpflichtend ist. Nee, also deswegen das gar nicht taggen geht durchaus auch. Ich habe früher das immer gemacht. Je nach explicit. Und ich habe mit Christopher Lauer gepodcastet. Ja. Da bleibt kein Bit unberührt. Ja, ja. Nee, finden wir albern und ich soll von der Metaebene ausrichten, dass Not Self for Work auch nicht explicit ist. Okay, das ist ja im Titel schon getaggt. Wenn die nicht explicit sind, dann. Ja, die sind ja getaggt. Naja. NSFW ist ja wohl ein Tag. Ja, Not Self. Eindeutig ist. Aber wenn die nicht explizit sind, dann kann man. Also dann kriegen die auch als erste Ärger. Eben, kann man sich sparen. Es geht doch wieder auf die Kleinen. Und damit haben wir dann auch hier abgehakt, was es abzuhaken galt. Und kommen noch zu den Konsum- und Verbrauchertipps. Und an der Stelle möchte ich als erstes gleich mal einen Podcast empfehlen, den ich gestern gehört habe und der hoffentlich dann schon online ist, wenn ich diese Folge bearbeite, damit ich drauf linken kann. Toi, toi, toi. Nämlich, wir müssen reden, und zwar Folge 37. Ach, die reden wieder? Ja, die reden schon ein Weilchen wieder. Ja. Ja, also es gab ja da so, ich glaube, um Weihnachten rum oder noch davor eigentlich, glaube ich. Noch davor, ja. Ja, gab es ja so ein bisschen diese Facebook, das Facebook-Drama. Ja, ja, Zuckerberg macht alles kaputt. Naja, aber mittlerweile reden sie wieder. Und gestern war eine sehr unterhaltsame Folge, fand ich. Die möchte ich hier dem Publikum empfehlen, die auch nachzuhören, weil es ging dann im zweiten Teil und im letzten Teil so ein bisschen um Feminismus. Also sie hatten auch Gast da, Hanhai Wen, kennt man vielleicht von Twitter, und die hat so ein bisschen über Feminismus erzählt und anhand der Ewig Ekelhaft-Kampagne, wo sich so ein bisschen mit Max gestritten hat auf Twitter, falls es irgendjemand mitbekommen hat. Falls nicht, es wird ausführlich erklärt und es ist eine sehr unaufgeregte und gute Einführung. Und für alle, die jetzt sagen, oh, Feminismus, ich habe Angst und das ist ja alles ganz schrecklich und das sind ja alles nur so Weltverbesserinnen, die irgendwie hier geifernd mir an den Kragen wollen. Gerade die würde ich einladen, da mal zuzuhören, weil die lernen vielleicht noch was. Schön. Ja, gut. Habt ihr auch irgendwas? Du hast was, oder? Ja, ich hab's vergessen jetzt. Die Musikbox. Ja, wenn, da hätten wir jetzt schon was vorspielen müssen. Ja, ich habe doch was vorbereitet. Ja, ich ja eigentlich auch, aber ich habe es jetzt gerade hier. Ja, aber du könntest jetzt erzählen und ich habe dann was vorbereitet. Ach, du hast was vorbereitet. Ja. Der Martin. Ja, der Martin. Er kauft ja öfter mal so bei Amazon ein oder anderen Dingsen. Ja. Irgendwo ja. Im Internet, in diesem Internet. In diesem Internet. Also Amazon so wie Tempo. Oder Film. Ja, ach so, ja. als generischer Begriff für im Internet einkaufen. Mhm. Und dann kommt hier immer Post, ungefähr dreimal am Tag, und da sind so komische Sachen drin und Gimmicks. Und diese Woche war ich neidisch, weil du hast dir eine Spieldose gekauft. Ja. Und zwar eine mit selber lochbarem Liedern. Ich habe mir quasi die Turing-Maschine der Musik gekauft, sozusagen. Das ist die Turing-Maschine. Nee, es ist halt einfach so ein Lochstreifen, den man so in eine Kurbel hineinführt. Mit Locher. Mit Locher auch dabei, ja, dass man eben selber auch Lochstreifen lochen kann. Und wenn man dann kurbelt, dann hängt da hinten dran so eine Spieluhrmechanik, die dann... Also einfach eine normale Spieluhr, nicht mit Walze. Walze hatten wir heute auch schon. Ja, richtig. Ich habe alles irgendwie... Lochstreifen. Es gibt für alles schon Vorahnungen in dieser Show. Genau, mit Lochstreifen. Mhm. Das heißt, man kann auch unendlich lange Lochstreifen... Genau, man kann sogar Möbius-Lochstreifen machen. Ja. Also man kann sogar von Cage... Ja, kann man auch. Wobei, das wird schwierig. Also ich kann immer so ein Beispiel spielen. Man hört im Hintergrund auch immer das Gekurbel. Und deswegen ist Cage dann auch schwierig. Ja, stimmt. Ihr könnt euch da auch da richtig Musik raubkopieren, wie man... Ja, hört. Ja, richtig. Raublochen. Raublochen. Raublochen. Ja. Es gibt im Internet so eine kleine Community von Menschen, die schon Raub gelocht haben und auch so ein bisschen quasi die Musikstücke arrangiert haben für dieses Format, weil das hatte so ein paar Besonderheiten. Das ist ja alles C-Dur und es dürfen nicht zweimal hintereinander die gleiche Note gespielt werden, weil da kommt die Maschine nicht mit zurecht. Aber so an sich ist das schon sehr cool. Okay, also zu dem C-Dur kann ich erklären, es ist nicht C-Dur, sondern du hast keine Halbtöne. Okay, ja. Man kann auch nach C-Moll transferieren, falls du Moll haben willst, aber wenn du so abgefahrene Musik hast, wo Halbtöne wichtig sind, also eher so schräges Zeug, so dann Stockhausen wird schwierig und Trommel ist auch nicht dabei. Wie viele Töne habe ich dann so? Eine Ton? Das sind, glaube ich, zwei Oktaven. Ja. Zwei Oktaven, also zwei Oktaven geht, aber ohne Halbtöne. Weiße Tasten auf dem Klavier, praktisch. Ja. So. Ja. Für die Megaline. Und alles, was man da irgendwie hintransponieren kann, hat gewonnen. Ja, genau. Was bei vielen Sachen auch geht. Ja. Also die meisten Sachen kannst du dann in C-Moll für die melancholischen Menschen unter uns transponieren. Genau. Aber es ist halt, du kannst auch mehrere Töne gleichzeitig, also Akkorde spielen. Genau, du kannst Akkorde spielen, du kannst nur nicht die gleiche Note zweimal direkt hintereinander spielen. Also auf denselben Akkord dann nicht zweimal hintereinander. Das habe ich nicht ausprobiert, ob das vielleicht geht. Doch, wenn du eine Lücke lässt, geht es wahrscheinlich dann? Schon. Frisst sich dann die Maschine und ist kaputt? Ich habe es nicht ausprobiert. Man hat mir nur gesagt, ich darf das nicht. Ich habe das einfach geglaubt. Ja. Und man muss so mit diesem Locher arbeiten und das hört sich so ein bisschen so an wie Zehennägel schneiden. Deswegen soll ich vielleicht eher alleine machen und nicht im Büro. Ja, ich habe die wesentlichen Teile dieses Streifens dann auch zu Hause gelocht, nachdem mir gesagt wurde, das ist irgendwie das suboptimal. Ja, aber macht aber viel Spaß. Macht Spaß und was zum selber machen auch. Und man spart sich ein GarageBand. Genau. Nein, andersrum, es ist echt ganz cool, sich in GarageBand so selber das hinzukomponieren und dann einfach auf den Streifen abzumalen und zu lochen. Mhm. Also da kann man auch dann selber was Schönes hinkriegen. Genau, gibt's irgendwie für 20 Euro so im Fachhandel und beim Amazon. Und da kriegt man dann so eine Kurbelmaschine, die Musik macht und einen Locher und zwischen 3 und 5 Lochstreifen. Ja. Ja, also und es war auch schon ein vorgelochtes dabei. Genau, es ist ein Beispiel dabei, dass so, wo Happy Birthday draufsteht bei mir, aber so wirklich Happy Birthday ist es nicht, aus lizenzrechtlichen Gründen. Da gibt es auch irgendwie tolle Sendungen zu, warum Happy Birthday so viel mit Lizenzrecht. Ja. Aber macht Spaß, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Wer so ein bisschen Beschäftigungstherapie braucht, der kann ein bisschen Musik lochen. Ja. Ja. Und dann? Habe ich ja nichts mehr, oder? Oder habe ich was verpasst? Ist schon lang genug heute. Monstersendung dieses Mal. Kann auch nichts empfehlen. Ja, die ist fast ein Viertel so lang wie eine vom Tim. Ja, ja. Das war natürlich. Toller Tim-Sendung. Nicht Koch. Nicht-Koch, ja? Tim genau. Nicht-Koch. So Nicht-Koch. Wird es jetzt. Der Nicht-Koch. Ja. Ja. Aber mit dieser albernen Alberei verabschieden wir uns dann auch schon wieder. Entlassen euch in die Nacht oder in die Tageszeit, die bei euch vorherrscht, und sagen auf Wiedersehen. Ah ja, bis zur nächsten Woche. Ja. Ja. Ciao, ciao. Baba. Thank you.